Bis zum nächsten Kapitel unseres Schallplattenprogramms spielen wir Schallplatten. Quadratgesichtern mit rechteckigen Sorgen ist aus uns geworden an diesem Zeitenmorgen. Wir steuern reich an Intellekt und pleite an Gefühlen, erstklassige Fahrzeuge zu ordinären Zielen. Zahlen und glauben nur an Mengen, betonieren unsere Freiheit mit giergezeugten Zwängen, verkaufen schließlich alles, auch die Möglichkeit zu wählen, erweisen uns als Götter, bestückt mit Krämerseelen. Schau auf uns die Armen mit mitleidvollen Augen. Wir ackern schwer und prüfen nicht, ob die Früchte noch was taugen. Wir alles voller Massenküsser, schneller Macher, Besserwisser, Wohlstandslügner, Fortschrittshuren, unbewusste Schachfiguren eines Antichrist, der am Wirken ist. Kreisgesichter mit münzenrunden Sorgen geistert durch die Welt an diesem Zeitenmorgen. Sie singen mit und ohne Stimme engagierte Lieder für Gleichheit, Sex und Freiheit, und wir sind alle Brüder. Für mehr Natürlichkeit und Frieden überall und betonieren uns die Ohren zu mit Tiefladern voll Schall. Solch sonderbare Wahrheit bettet einige auf Rosen. Als Weltanschauung reicht dann nackte Brust und Schlotterhosen. Schau auf diese Größen, die sich an deinem Brunnen laden. Gestärkt davon verkaufen sie ein Ziel, das sie nicht haben. alles voller Massenküsser, schneller Macher, Besserwisser, Eitelzöpfe, Lügensänger, ungetarnte Rattenfänger, eines Antichrist, der am Wirken ist. Die letzte Gelegenheit, darin zu gehen. Der Songpart ist zu Ende. Wunderbar, Funkvergnügen 2, oder? Funkvergnügen 1 war schon großartig, Funkvergnügen 2 ist auch großartig. Wo gibt's denn das? Wo gibt's denn die? Also die gibt's ja noch nicht. Immer noch nicht. Nee. Aber Funkvergnügen 1, gibt's die in jedem, so in jedem normalen, praktisch in jedem normalen Plattenladen? Und die ganzen kleinen Läden, so Friedrichshain und Kreuzberg, die halt so... Na, und das macht der Cottbusser? Und was machen die Prenzlauer? Seht auf Funkvergnügen. Und was macht der arme Uckermärker? Funkvergnügen.de? Ja, klar. Und dann, da kann man das ordern? Weiß ich nicht. Gucken wir mal nach. Naja, guck da mal nach. www.funkvergnügen.de. Echt super. Bis auf hier alle Kutte-Song. Aha. Da denke ich, muss ich immer an mich denken. Und dann so eine Lieder will ich nicht hören. Jetzt weiß keiner, was Kutte ist, weil die haben den Refrain haben die weggeschnitten, glaube ich, oder? Ja, haben sie. Ich weiß auch nicht genau. Muss ich nochmal raus, Kutte nochmal raussuchen. Forum links. Kaufen. Booking. Nee, Kochstudio. Booking, also ja, Booking ist nicht. Na, auf jeden Fall kann man bei www.funkvergnügen kicken. Und ansonsten muss man eben mal in einen ordentlichen Plattenladen gehen. Kick mal, jetzt rufen die hier schon an. Die rufen hier schon an. Ich wär verrückt. Sag mal, warum rufst du denn an hier? Ach Gott, warum rufst du denn an? Ja, also, rufen an und legen auf. Sag mal, warum rufst du hier an? Da war ich ganz schneller, Baby. Warum rufst du hier an? Ja, hier ist Daniel. Daniel, ja, da habe ich gar nicht gefragt, habe ich gefragt, warum du anrufst. Ja, weil ich mir gerade den runterhole. Pass mal auf, Daniel, Baby. Wenn du machst weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bisschen Philipp Wosche gehört, oder was? Was? Was? Wieso denn? Was? Mach du da, komm mal her, Herzchen. Mensch, Meier, das lassen wir mal gleich sein. Da holt mich doch gleich wieder die tiefe Deprimation hier ein. Ach, ich hab da jetzt eigentlich dafür, für so Fälle, für so irre, schöne Musik, ach. Und jetzt aber dann doch nicht. Dann doch wieder zu Hause liegen lassen. Naja, ist auch real. Ach, ich denke, wir fangen jetzt mal irgendwie an, oder? Wir lassen mal hier fangen mal so ein bisschen an und dann ist ja nämlich gleich, Kinder, gleich die große, hier meine Legendary 1000-Euro-Dings-Verlosung setzt der dann praktisch, würde jetzt der Gewinner, 1000 Euro waren ausgelobt, 1000 Euro konnte jemand gewinnen, wenn er der Einzige war, der sich meldet, wenn sich zwei melden, gewinnt einer 500, wenn sich 10 melden, gewinnt einer 100, ich sag jetzt noch nicht, wie viel sich gemeldet haben, aber der Kollege Langfeld wird meine Glücksfee sein und, also, oder wird eure Glücksfee sein und über den Gewinner entscheiden. Aber vorher wollen wir mal anfangen. Yes, that is the sound created by... Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Über Tal und Hügel, mir Jussi Börling. Wer mal hier allerdings, wie heißt der? Mankel gelesen hat. Der wird jetzt ein Erweckungserlebnis haben. So hört sich Jussi Börling an. Hier, super Verlosung. 1000 Euro waren ausgeschrieben. Jetzt, Mensch, hörst du mal auf hier. Jetzt muss ich mal kicken. 200, jetzt schon wieder fast verraten. 1000 Euro waren ausgeschrieben. Wenn sich einer an dem Spiel beteiligt hätte, hätte er 1000 Euro gewonnen. Wenn sich zwei beteiligt hätten, hätte einer 500 Euro gewonnen. Wenn sich 10, dann einer, beteiligt haben sich 225 junge Menschen. Das heißt, wir müssen jetzt 1000 durch 225 teilen. Das ergibt dann den Gewinn, und zwar 4,44 Euro. 4,44 Euro hat gewonnen. Das ist jetzt ganz schwer auszulosen, weil innerseits haben mich 220 E-Mails und 5 Postkarten erreicht. Und der Kollege Langenfeld wird jetzt hier als Glücksfee agieren. Und zuerst mal eine Zahl, wie macht man das denn? Damit auch die Karten quasi in Betracht gezogen werden. Ist total schwer, wa? Ich habe mir was überlegt und habe jeder Karte eine Nummer, eine Zahl gegeben, und du musst jetzt eine Zahl zwischen 1 und 225 sagen. Das ist das Erste. Und dann wissen wir, ob eine Karte dran beteiligt. Eine Zahl zwischen 1 und 225. Das wird doch möglich sein. Kollege Langenfeld, jetzt überleg da mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 225. Ach echt? Ja. Na sag mal. 13. 13. Die Karten sind außer Betracht. Nicht gewonnen haben also zum Beispiel Robert Braun, und nicht gewonnen hat eben auch Anja Fritsche und Martin Braun, der seltsamerweise in derselben Straße, ach nee, doch nicht. Und nicht gewonnen hat Anita Fritsche und nicht gewonnen hat Birgit Hoffmann. Das tut mir total leid. Immerhin vier. Bist du jetzt die andere? Das ist nein, aber was natürlich auch, wissen, was auch komisch ist bei so, warte mal, ich muss ihn mal rübernehmen. Bei so Verlosungen, dass er irgendwas verlost, und dann schreiben die immer, also die Spielregeln sind klar, das wird irgendwie gezogen, und dann schreiben die aber Leute, dass sie das Geld gut brauchen können. Das glaubt man ja. Aber das ändert ja am Verlosungsprinzip überhaupt ja nichts, wa? So, jetzt sag doch nochmal eine Zahl zwischen 1 und 10, und dann schwupsel ich hier mal hin und her auf dem, dass du das nicht siehst, gewissermaßen auf dem E-Mail-Dings da. Zwischen 1 und 10. Na, oder sag eine Zahl zwischen 1 und 20. 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, hier wird mir jetzt nämlich hier mixt, 15, 16, 17, 18, 19, so. Und jetzt, Augen zu. Kannst du mal bitte erklären, was du gerade gemacht hast? Ja, ich habe jetzt hier bloß die E-Mails, die sind doch dann immer entweder sortiert nach Absender, nach Betreff oder nach Empfangen von. Das heißt, man kriegt hier nicht unordentlich. Und jetzt habe ich die versucht, unordentlich zu kriegen, indem ich immer ruf und runter gefahren bin mit so 19 Klicks. Du hast 19 gesagt. Ach so. Und jetzt tippst du hier irgendwo rauf, und den du dann getippt hast, der ist... Du musst jetzt mal die Augen zumachen. Sicher. Genau, mach mal die Augen zu. Jetzt musst du mich irgendwie hier an dein Trackpad... Hier ist die Oberkante. Ich tick irgendwo rauf, okay. Genau. Genau, super. Machst du mit Filzstift einen Punkt? Gewonnen hat Lukas Kohlberg. Das war nicht für den nicht schwer. Der hat sich nämlich, das war ja erlaubt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, also ungefähr 20 Mails geschickt, hat damit selber seinen Gewinn deutlich geschmälert. Aber hast du ausgerechnet, wie viel er hätte gewinnen können, wenn er nicht 20, sondern nur eine geschickt hätte? Naja, müssen wir bloß zählen, wie viel er geschickt hat. Ich meine, so viel Mehrwert ohne geworden. Aber zähl mal jetzt hier, Lukas Kohlberg, wie oft hatten sie sich beteiligt? Genau. Dann können wir gleich mal ausrechnen. 25, 26 so. 25? Mal 25, ich glaube, er hat mir eh geschickt. Also 25, wenn er nur eh geschickt hätte, dann wären es quasi 200, hätte er 5 Euro gewonnen. Jetzt gewinnt er nur 4,44 Euro. Hat da Pech gehabt, der gute Lukas Kohlberg. Kinder, habt ihr euch aber eifrig beteiligt hier an dem Spiel? Der Kollege Langenfeld ist doch aber eine wirkliche Glücksfee, oder? Ich werde mich mal bei so einem Privatsender bewerben. Lukas Kohlberg. Genau, jetzt musst du eine Eine leere CD einwerfen, ein CD-Rolling einwerfen und dann hört die schöne CD dir. So funktioniert das. So wird hier gedealt beim Sender, liebe junge Menschen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt umsonst gemacht habe. Lukas, stimmt. Lukas Kohlberg. Lukas Kohlberg hat, weil sich 225 Menschen an der Verlosung des 1.000-Euro-Spiels beteiligt haben, ein 225stel von 1.000 Euro gewonnen. Wie gesagt, ich rechne jetzt nochmal nach. 1.000 durch 225 sind gleich 4,44 Euro. 4,44 Euro gehen an Lukas Kohlberg, ich glaube irgendwo in Berlin. So, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir praktisch... Demnächst machen wir Sendung. Ich muss jetzt erstmal zur Erholung nochmal hier kurz eine Musik spielen und dann geht's los hier unter dieser Telefonnummer. Kinder, wenn ihr jetzt wirklich irgendwie so schwer in der Pubertät steckt, Mensch, dann kickt doch noch ein bisschen Kinderkanal, denn ist gut. Aber ihr müsst doch hier nicht euer gewissermaßen Hautunreinheiten hier zu Markte tragen. Diese japanischen Comicfilmchen? Ja, und dann sammeln sie diese Karten. Ja, genau, die hier, so eine, der war eben so ein Pokémon-Sammler, oder? Naja, die erkennt man immer daran, dass sie immer gerne Puller sagen und so eine Sachen. Daran erkennt man immer die Pokémon-Sammler. So, Kinder, also wenn wir dann soweit sind, wenn ich soweit bin, dann hier at this telephone number. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, und jetzt kommt gleich eine Musik. Aber ich hatte noch mal eine Frage. Wie hat dir denn Jussi Björling gefallen? Sehr gut. Sehr gut, prima. Ja. Was läuft denn da bei dir im Hintergrund? Ach nee, das läuft ja bei mir im Hintergrund. Sollte er noch ja nicht. Hat dir echt gut gefallen? Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Gibt nachher noch einen Jussi Björling. Das hat sich so angehört wie Schubert. Das war nicht Schubert. Das war Sjörgen. Kenne ich auch nicht. Nehme ich mal an, war ein schwedischer Komponist. Sjörgen, ich möchte schweben. Wir hören nachher aber noch von Schubert. Ja, ich würde mal sagen, Frühlingsglaube oder Ständchen hören wir. Ständchen ist auch super. Ständchen hören wir. Vielen Dank für deinen Anruf. Hast du mal Henning Mankell gelesen? Was? Hast du mal Henning Mankell gelesen? Diesen schwedischen Krimi-Autoren? Nee? Nee. Ach so, der hört immer Jussi Björling. Und da dachte ich, jetzt muss man nochmal Jussi Björling spielen. Ah, gut. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Tschüss. Tschüss. So, und hier nochmal. Ach, auch eine der. Mensch, habe ich stand jetzt lange wieder im CD-Regal. Jetzt aber rausgeholt. Ach, auch eine von so total herzenssympathischen Bands. Dead Moon mit Fire in the Western World. Dead Moon. Smoking in my supi, oder? So, Kinder, was machen wir denn jetzt hier heute? Ich dachte, wollen wir mal heute eine Hilferufsendung machen, dass jemand, dass man immer schöne Hilferufe starten kann? Das finde ich, das würde natürlich auch das voyeuristische Bedürfnis des Zuhörers, käme dem voyeuristischen Bedürfnis des Zuhörers volle Pulle entgegen. Sag mal, soll ich hier heute nochmal, was würdest du sagen? Aber der Novak lässt mich nicht verkommen, soll ich das heute nochmal spielen? Habe ich vor zwei Wochen, glaube ich, schon mal gespielt. Sissy Kraner. Ich möchte ein Teenager sein, ist auch ganz schön. Das ist ja so, ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Das ist, doch spannend. Das ist natürlich auch schön. Du kannst dir was wünschen, was ich heute mal spiele. Ich kenne ja leider die. Naja, darum wünscht dir was, das ist doch mal schön. Ich muss einmal aus dem Milieu heraus, das hört sich Ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Dann spielen wir mal. Sissy Kraner ist nämlich, taucht auf im Funkvergnügen 1, glaube ich, oder? Echt? Aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Wo taucht denn? Warum fängt denn dieser blöde CD-Player immer an zu spielen, nur wenn man den Regler aufhat? Weißt du das? Neulich hat er das schon mal nicht gemacht. Naja, weißt du auch nicht? Schön, ich will dich jetzt hier auch nicht so bloßstellen in deinem Nichtwissen. Weißt du nicht? Weißt du jemand? Kennt sich jemand mit Centaura CD-Playern aus? Kennst du dich aus mit einem Autostop? Kennst du dich aus mit einem... Ja. Wo ist denn hier Autostop? Du kennst dich überhaupt da nicht aus. Doch. Mit einem... Willst du dich jetzt hier auch etwa als Pokémon-Kartensammler entblößen? Nein. Sondern? Als Daniel. Aber du kennst dich doch nicht mit einem Centaura CDAES Broadcast CD-Player aus. Doch, du müsstest. Ist der mit einem PC an. Ist nicht mit einem PC. Der steht hier. Ach so. Der steht hier. Ja, da musst du. Übereinander. Ja, da gibt's eine Taste für. Da gibt's eine Taste für. Erzähl doch nicht. Warum denn? Ist doch richtig. Na, warte denn, wo gibt's denn eine Taste für? Na, die müsste so ziemlich in der Mitte sein. Ja, so ziemlich in der Mitte, mein lieber Freund. Ich komm dir gleich rüber. Mein lieber Scholli, was erzählst du denn hier für Sachen? Ich habe, wie Sendungsthema heute ist, einen ersten Hilferuf gestartet und kriege aber keine Hilfe. Das ist doch nicht schön. Da brauche ich mal Hilfe? Nö. Bob, nö, der feine Anrufer, nö. Radiomoderatoren helfen mal. Beliebten Jugendradiomoderatoren helfen wir nicht. Pass auf, also... Um was geht es jetzt? Ja, um was geht es jetzt? Na, warum jetzt? Dass Leute hier anrufen... Nein, ich meine jetzt bei dem CD-Player. Naja, dass der immer, wenn der Regler offen ist und meine CD, ich mach mal jetzt die CD-Schacht auf. Ja. Ah, nee, falsch, das ist der falsche Schacht. So, ich mach mal den CD-Schacht auf und fahr den Regler hoch. Und wenn ich jetzt den CD-Schacht zumache, wozu der Regler hört, schwupp, pass auf, gleich fängt's an. Ba-bam, fängt's an zu spielen. Weil wird man da verrückt? Ja, dann... So. Das darf nicht sein. Dann dreh doch einfach den Regler runter. Ja, aber vergesse ich doch immer. So, und wundere mich immer, dass so seltsame Musik kommt. Vorhin habe ich den nach Jussi Björling gefragt und dachte, was läuft denn da bei dem an Klassik-Hintergrund? Schwupp, war meine CD, die da im Hintergrund gelaufen ist. Da wirst du verrückt. Schreib dir doch einen Zettel oder so. Da wirst du... Naja, was ich mir immer an Zetteln schreibe. Die vergesse ich doch immer. So. Oder lese gerade nicht. Hm. Hast du denn so Tricks... Ach, sag mal, das ist so trocken hier im Studio. Ja, aber das verstehst du jetzt auch wieder falsch. Ich wollte nur damit andeuten, dass man vielleicht ein bisschen Hintergrundmusik machen könnte. Aha. Und weißt du, an was ich gedacht habe? Nicht wirklich. Weißt du nicht? Echt nicht? Na doch, ich könnte mir fast... Wo denn? Woran denn? Na, du hast mal irgendwann gesagt, das ist von AC/DC oder so. Ach, von Black Sabbath. Sweetest part of the leaf, genau, du hast recht, Baby. Das hier. Ist das spitze, oder? Ja, genau da. Ach, und jetzt haben wir Sandra nicht hier. Ist das eine Scheiße? Sandra vergessen. Ach, sonst hätte ich so schön... Hier, jemand mag mich, drum stehe ich hier allein. Ja. Ja, Daniel. Ja. Mann, ey, du warst mir... Gar keine Hilfe. In ganz spezifischer Weise keine Hilfe. Ja, dann kann ich vielleicht nachher. Nichtsdestotrotz danke ich dir für deinen Anruf. Bitteschön, Herr Kuttner. Tschüss, Daniel. Wiederhören. So, jetzt wollen wir mal dem Langenfeld einen Wunsch erfüllen. Der hat sich von Sissy Kraner, hat er sich eigentlich gewünscht, ich muss mal aus dem Milieu heraus. Ich will nur mal andeuten, wer Sissy Kraner ist. Vielleicht der eine oder andere erinnert sich noch, hat Glück vor zwei Wochen gespielt. Aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Das, die, sind Sie gerade als die hier? Ich habe einen Mann, den viele möchten, der immer mich bewahrt vor allem Schlechten. Ein jeder kennt ihn, Novak ist sein Name. Wir hören jetzt mal bloß so bis zum Refrain, dass ihr euch erinnern könnt. Dank ich es, dass heute ich eine Dame, bam, bam. Ob angezogen oder als Nackter. Der Novak hat am ganzen Leib Charakter. Ich hätte schon längst ein böses entgenommen. Aber der Novak lässt mich nicht verkommen. Ah, ein super Song, oder? Der Kollege Langfeld hat sich aber gewünscht, ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Und das hören wir jetzt von Cissy Kraner. Cissy schreibt man vorne mit C, C-I-S-S-Y und dann Kraner wie Kramer bloß mit N. Cissy Kraner, ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich bin aus einem Proletenhaus in Jedlasetterwien. Ich suchte mir den Platz nicht aus, der Storch, der brachte mich hin. Die Wohnung war nicht herrschaftlich, ein Zimmer winzig klein. Für die Mutter, die Schwester und für mich, der Vater war ein Stein. Das Fenster ging in den Hof hinaus, die Aussicht, die war nett. Und reckte ich den Hals mir aus, sah ich bis zum Klosett. Doch wenn die Mutter waschen ging und die Schwester ins Kontor, da dachte an die Zukunft ich und nahm mir eisern vor. Ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich passe nicht in 27er Haus. Es hat so viele Prinzen, doch die Märchenfee. Warum kommt so ein Prinz nicht auch nach Jedlasee? Die Gritsch, die Wölks, die Woltex und die Stich. Die sind der richtige Umgang nicht für mich. Und wenn es mir auch leid tut um das 27er Haus, ich muss aus dem Milieu heraus. Der Maxl war der erste Mann, der mir von Liebe sprach. Im Keller drunt, da fing es an, da küsste er mich wach. Dann wurde ich ein Mannequin bei Sedler, Jack und Flor. Ich führte in der Modenschau die Bachend-Schlafrück vor. Dort sah mich ein Vertreter und den hab ich fasziniert. Der hatte einen Roller und das hat mir imponiert. Da eines Tags sah ihn der Max, er lacht voll bitteren Hohns. Da schwang ich auf den Roller mich und sagte stolz, Alons, ich muss einmal aus dem Milieu heraus. Ich passe nicht in 27er Haus. Warum soll ich denn stehen auf der Straßenbahn, wenn ich auf einer Pupperlrutschen sitzen kann? Mit Maxl, das mach ich nicht länger mit, weil der Vertreter ihn sehr gut vertritt. Er soll sich eine andere holen vom 27er Haus. Ich muss aus dem Milieu heraus. Jüngst sprach mich an ein Künstler, wie ich glaub, ein großer Herr. Man sagte mir, dass er beim Film ein Hilfsregisseur wäre. Der prüfte mein Talent und weil er etwas von mir hält, hat er dem Produzenten mich tags drauf schon vorgestellt. Der sah mich an und sagte, dass ich eine Type bin, Er sprach, ich drehe eben einen neuen Film in Wien. Sie haben nicht viel zu tun, sie schauen beim Fenster nur hinaus. Morgen früh um 8 in Jädler See, im 27er Haus. Und ich wollt aus dem Milieu heraus. Wer holt mich aus dem 27er Haus? Warum werd ich nicht eine Lollobrigida? Man müsst bei mir nur suchen, es ist alles da. Warum stellt mich das Fernsehen nicht heraus? Man sagt, ich schau von fern viel besser aus. Da möchten's alle schauen, bei uns im 27er Haus. Ich muss aus dem Milieu heraus. Sissi Kraner. Wenn Fritz in Pankow, dann 102,6. 102,6. Fritz Info. 22 o'clock 34. Das ist echt ein internationaler Sender hier, Kinder. Jetzt macht euch da nicht lustig über mein Pidgin-Englisch. Das ist eben so 22 Uhr 34. The weather, das Wetter. In the night, in der Nacht. Sinken the temperatures, die Temperaturen auf 10 to 8 degrees, auf 10 bis 8 Grad. Tomorrow wechseln sich dann Sun and Clouds, Wolken und Sonne ab bei 19 to 22 degrees Celsius, bei 19 bis 22 Grad. And now the news, and nun die Meldung, with Matthias Kerkhoff, mit Matthias Kerkhoff. Die Besatzungstruppen im Irak haben Berichte über Festnahmen im Zusammenhang mit der Enthauptung des US-Bürgers Nicholas Burke zurückgewiesen. Der Koalition seien keine Verhaftungen in dem Fall bekannt, sagte US-General Kimmet in Bagdad. Zuvor hatten Agenturen 4 Festnahmen gemeldet. Brandenburg hat wegen fehlender Finanzzusagen des Bundes die Bewilligung von Aufbau-Ost-Fördermitteln vorerst gestoppt. Das gab die Landesinvestitionsbank bekannt. Alle Mittel seien ausgeschöpft. Es gäbe bereits einen Bewilligungsstau von rund einer Dreiviertelmilliarde Euro, hieß es. Bundeskanzler Schröder ist bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Mannheim geohrfeigt worden. Ein Polizeisprecher sagte, ein 52-jähriger Mann sei aufgesprungen und habe dem Kanzler ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei festgenommen worden. Leipzig gehört nicht mehr zu den Kandidaten für die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2012. Das Internationale Olympische Komitee strich heute 4 der bisher 9 Kandidaten von der Liste, darunter auch Leipzig. Titelverteidiger Alba Berlin steht im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft vor dem Aus. Im zweiten Playoff-Halbfinale unterlagen die Hauptstädter 73 zu 82 beim Vizemeister Bamberg. Alba müsste nur noch alle 3 ausstehenden Spiele gewinnen. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Sie ist mehr als nur eine Maschine. Schnörkellose Halbedelstahlkettenritzel. Ein wuchtiger Zweitakt-Antriebsschub von fast 3,5 PS. Dazu ein Sound wie... Naja, auf jeden Fall rasender Reporter erprobt und zu gewinnen. Hallo, ich bin's, Attila, der rasende Reporter vom RBB Fernsehen, und ich verlose meine geliebte Schwalbe an euch. Fritz. Himmelfahrt mit Schwalbe. Gewinn mit Fritz und ein bisschen Glück die Originalschwalbe von Attila, dem rasenden Reporter vom RBB Fernsehen. Kommenden Donnerstag. Und wie es funktioniert? Einfach gut Fritz hören. Und vielleicht Attilas Schwalbe gewinnen. Himmelfahrt mit Schwalbe. Und im Radio. Fritz. Schwalbe, Kinder, wir haben hier 1000 Euro verlost. Will ich an der Stelle nur nochmal in Erinnerung bringen. Weg sind sie an Lukas Kohlberg, der hat gewonnen. Und wir hören uns nochmal den wunderbaren Jussi Björling. Man mag nicht, drum steh ich hier allein. Ah, bist hier runter wie und frag mich, wie kann das möglich sein? Ach, oh, die tolle Sandra. 86 ist als Platte erschienen. Muss man wahrscheinlich auf so auf Jude sortieren. Nee, Flohmärkte eher nicht. David, kennst du Newton? Newton, so ein Second-Hand-Plattenladen? Oder David schleicht hier nämlich wieder wie nischt jutet durch den Raum. Ach, nischt jutet ist overjutet, wa? Hat Wuttke erzählt. Wo denn? Stimmt. Platten-Pedro. Platten-Pedro. Wo ist denn Platten-Pedro? Tegler-Weg. Tegler-Weg. Hm. Mehr wirst du nicht? Nee. Die Nummer? Am Schloss, nee. Am Schloss? Hm. Welche U-Bahn-Station ist denn das? Oder S-Bahn? Muss doch irgendwo sein. Sag mal, das ist doch deine Hälfte von Berlin. Mierendorfplatz. Mierendorfplatz, bist du dir sicher? Ja. Wer ist in Mierendorf gewesen? Das klingt nach irgendwie ein bisschen nach Krankheit, aber vielleicht wegen Nierenbeschwerden, wissen wir nicht, wa? Platten-Pedro. Und da mal nach Santra fragen. Ist hier bei Olle Zensor erschienen, Burkhard Seiler, 86, Santra. Wie Sandra, wie man so heißt in der Uckermark, aber eben mit T praktisch. Santra. Niemand? Man mag mich, drum steh ich hier allein. Ah, vielleicht sollte ich mal ein Sandra-Cover-Konzert machen. Wie kann das möglich sein? Willst du die noch kopieren? Die ist super. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Ah, genau. Wie kann das möglich sein? Ah, was die jetzt wohl macht, Alessandra, wa? Oder? Man weiß es nicht. Naja. Jussi Björling. Hat denn von euch jemand mal Henning Mankel gelesen? Keiner? Er hat sich doch neulich, habe ich gelesen, hat er sich mit Schröder, haben die rumgetalkt. Krimi gegen Agenda 2010. Naja. Und Frau Maischberger. Schön moleriert. Jussi Holter, die Folter. Weiche Herz, yeah. Ach, Kinder, wollen wir nicht über den ganzen Quatsch mit dem Quatschen sein lassen und heute mal nur so fetzig Jussi Björling hören? Wär doch auch spitze, oder? Der singt lustige schwedische Lieder, eine schicke Aufnahme. Das ist ja, glaube ich, noch Kind von, sagen wir mal, von, genau, halt, von, wann ist die, von, 1920, im Dezember, Sommerglättke, Sommerfreude, Summerjoy, singt da mit Olle und Gösta. Ach, Jussi Björling. A Guide to Fall in Love. Ach, ist der nett. Jussi Björling. Schwedisch kann ich nicht, aber singt doch schicke Deutsche. Oder das hier auch nett. Ach so. Naja. Ach, das ist ein super Song. Das ist auch ein Spitzensong. Wollen wir uns den noch anhören? So, wenn wir uns den anhören wollen, sind die Leitungen voll. Die Leitungen sind voll, oder? Wer den nicht hören will, der soll jetzt auflegen. Einer wollte nicht hören. Wer ihn hören will, ruft an. Wer ihn nicht hören will, legt auf. Eins, zwei haben aufgelegt. Wer ihn hören will, ruft aber an. Und zwar wer jetzt den wunderbaren, noch einen Spitzensong von Jussi Björling hören will, der muss die Nummer hier anrufen. Wenn keiner anruft, dann würde ich den nicht spielen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 7097110. Ist praktisch eine TED-Abstimmung für Leute, die Jussi Björling hören wollen. Die sollen jetzt genau diese Telefonnummer an. Wer ihn nicht hören will, muss auflegen. Er soll nicht anrufen. Wenn keiner anruft, würde ich ihn nicht spielen. Wenn ihn aber, sind ja 8 Leitungen, mindestens 8 Leute hören will, würden, dann würde ich mich aus Minderheitenschutzgründen praktisch auch dafür einsetzen. Ey, wenn 8 Leute, die zahlen auch Rundfunkgebühren, es kann hier nicht immer nur beschissene Mainstream-Kacke abgefahren werden. Wenn 8 Leute Jussi Björling hören wollen, alte Schellack-Aufnahmen von Jussi Björling, dann haben die das Recht dazu. Also, wer den Song, die Leitung sind, also, wenn ihr das nicht hören wollt, jetzt hier, ihr, die ein Freizeichen habt, seid euch sicher, dass ihr den hören wollt. Ich rede jetzt nicht mit euch, sondern geht nur darum, hier eine vernünftige Abstimmung mal zu machen, wer Jussi Björling, wer ihn nicht hören will, der soll jetzt bitte sofort auflegen. Bitte auflegen, wer nicht Jussi Björling hören will und wer jetzt ein Freizeichen hier hat. Keiner legt auf. 8 hartgesottene Jussi Björling Fans mit einem wunderbaren Schubert-Lied, das heißt, und das ist schon mal ein Spitzentitel für ein Schubert-Lied. Wie kann das möglich sein? Ein Spitzen-Schubert-Lied, der heißt, die ist auch kurz, dauert nur 2 Minuten. Die böse Farbe. Welches? Und da würde ich jetzt noch vielleicht mal hier so einen Schnelldurchlauf machen. Jeder sagt mal eine Farbe. Ich würde mal versuchen mitzuschreiben. Welches ist die böse Farbe, die Jussi Björling Schumannesk gleich besingen wird? Jussi Björling singt Jussi Björling singt gleich einen Schubert-Song. Das heißt, der heißt die böse Farbe. Welches ist die böse Farbe? Die Frage an die, die jetzt hier in der Leitung sind. Hallo? Ah, hallo? Ja, rot. Schreibe ich mir mal auf rot. So, was denkst du, was ist die böse Farbe? Hallo. Hallo, was ist die böse Farbe? Blau. Blau? Schreibe ich auch mal auf, mal sehen. Hallo? Schwarz. Schwarz? Schwarz ist eigentlich keine Farbe, aber ich meine, das ist ja mein Schubert. Hallo? Ja, hallo. Welche Farbe denkst du, ist bei Schubert böse? Rot auch, denke ich. Rot. Rot hat jetzt schon 2 Stimmen. Hallo, was denkst du? Welche ist die böse Farbe? Auf jeden Fall rot. Rot. Kick mal eine an. Was denkst du? Was ist die böse Farbe bei Schubert? Rot. Rot. 4 Leute. Hallo, was denkst du? Was ist die böse Farbe bei Schubert? Dein Arsch. Ach, Mann, alter Pokémon-Sammler. Setz dich an ein Sammelalbum, verdammt nochmal, und belästige hier nachts nicht erwachsene Menschen. Hallo? Ja, Violett. Violett? Kick mal einer an. Meinst du, der singt Violett, Violett, du böse Farbe? Na, vielleicht singt er ja Lila. Naja, mal sehen. Gut, okay, Violett, Lila gilt als eins. Hallo, was denkst du, ist die böse Farbe bei Jussi Björlings Schubert-Lied? Na, Pissgelb. Wie? Pissgelb. Was? Pissgelb. Pissgelb? Na, sag doch gelb. Gelb naja, reicht dann. Naja, Schubert, bei Schubert kannst du dann nicht Piss auf Pissgelb erwarten. Ja. Mann. Hallo? Ja, gelb. Gelb auch, kick mal an. Was sagst du, was ist die böse Farbe bei Jussi Björling? Bunt. Bunt ist keine Farbe. Hallo? Ja, rot. Rot auch. Kick mal einer an. Was meinst du? Ich meine grün. Grün? Mhm. Du bist eine Auskennerin, sag mal. Nee, das habe ich einfach so getippt. Glaube ich dir nicht. Doch, wirklich. Ich kenne das Lied überhaupt nicht. Wer bist du denn? Warum? Natürlich kennst du das Lied. Nein. Natürlich. Ich kenn's überhaupt nicht. Na klar, kennst du das? Ich hab bloß an Giftgrün gedacht. An Giftgrün gedacht? Genau. Mann, sag mal, hast du einen Freund? Sprichst du auch immer so mit dem? Natürlich. Natürlich, Giftgrün, so ehrlich? Natürlich. Wie lange hast du den denn noch? Tja, der gehört mir. Den hab ich. Echt? Hast du den irgendwo abgekauft? Nee, der hat. Hast du den aus dem Tierheim geholt? Aus dem Freundheim? Aus dem Freundesheim, wo er in so einem Gitter saß, in so einem Käfig saß und am Gitter geknabbert hat? Und nee, sich der darum. Dein Freund hat einen Stubenarrest? Genau. Warum denn das? Hat er wieder Scheiße gemacht? Ja. Was macht er denn? Hat er wieder in die Wohnung gepullert? Der redet immer nur über Essen. Echt? Ja, das nervt. Aber vielleicht ist das jetzt irgendwie die einzig, inzwischen einzig ihm verbliebene Freude. Bei einer Freundin, die immer sagt, Giftgrün, Genau. Wo gib mir doch mal deinen Freund? Der ist ja jetzt, der hat ja Stubenarrest, wie gesagt. Der hat ja heute Arrest in seiner Wohnung. Ach so. Mhm. Ach nicht bei, na das hast du doch ja nicht unter Kontrolle. Der geht doch bestimmt heimlich runter in saufen. Nö. Wieso denn nö? Das weiß ich ganz genau. Nein, das machen die immer, wenn sie Stubenarrest haben. Nee. Und natürlich. Nee. Oh Mann, wie lange kennst du den denn schon? Ja, paar Jahre. Ach echt? Und wie viel Zeit davon hat er im Stubenarrest verbracht? Ja, zweieinhalb. Zweieinhalb Jahre? Von den paar Jahren, die ihr euch kennt? Tage, oh Mann, der A. Und manchmal hat er auch Freigang? Ja, manchmal schon. Oh, das ist ja spitze. Wie heißt du denn? Dann klebe ich ihn mir an den Arm und dann hat er Freigang. Wie heißt du denn, dass man sich den Namen mal merkt, dass man dir aus dem Wege gehen kann? Wie siehst du denn ungefähr aus? Ja, das verheimliche ich jetzt lieber. Aber sag mal, wie du heißt. Wie heiße ich denn heute? Heute heiße ich... Wie heißt denn du heute? Heute möchte ich... Viola heißt du heute. Viola? Nee, nicht. Weil es schon als böse Farbe genannt wurde. Ja. Oder Rebecca? Nein, Rebecca. Oder möchtest du vielleicht Janice heißen? Janice auch nicht. Dann lieber Cindy. Cindy? Ja. Wieso denn Cindy? Nee, Cindy ist nicht akzeptiert. Du heißt heute nicht Cindy. Nee, Cindy... Naja, gut. Du heißt heute Jennifer. Jennifer? Nee. Das finde ich schön scheiße. Ich finde, du heißt heute Jennifer. Cindy hört sich mehr scheiße an. Nein, Jennifer hört sich auch kacke an. Man mag dich, drum stehst du dort allein. Stehst und fragst dich, wie kann das möglich sein? Haha. Weil du auch so eine Zwerchfellsprachhaltung hast. Aha. Die total auf männliche Hörnerven schlägt. Mhm. Und praktisch wie den Stromstoß durch den ganzen Körper geht. Ja, das glaube ich. Jennifer, du hast, du klingst wie eine Ziegenhausfrau aus einem Spätsechziger Ami-Eigenheim-Film. Echt? Ja. Cool. Cool. Echt, das findest du cool? Ja. Na, das finde ich auch wieder gut, dass du das cool findest. Ja, ist sowas. Mein lieber Scholli, dir mangelt's aber nicht an Selbstbewusstsein. Nee. Jennifer, niemand mag dich, drum stehst du so allein. Allein. Genau. Jennifer, dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Ja. Und dann wollen wir jetzt mal Jussi, du bist doch auch total gespannt jetzt auf Jussi Björling, oder? Ja, da muss ich jetzt wieder Radio anmachen. Ja, logisch. Na, dann hast du jetzt eben ausgemacht, weil du dich selber auch so ungern hörst? Weil du ja, so total... So rückkoppelt oder so. Ah, naja, rückkoppeln ist das Allerwenigste. Jennifer, du musst mal deine Stimme praktisch auf Band aufnehmen. Ja, ich weiß. Und dir den mal anhören. Kenn ich schon. Ah, ah. Oder man denkt, ein Krankenwagen fährt durchs Zimmer. Meinst du? Ja, mit zwei Leuten, wo der Arm ab ist. Aber ganz schnell. Oh Mann. Jennifer. Ich danke dir aber trotzdem für deinen Anruf. Jetzt heul ich aber gleich. Warum heulst du denn? Ach, Jennifer, dann baue ich dich wieder auf. Ja. Wie denn? Tschüss. Nee, Jennifer. Was? Jetzt leg doch nicht auf. Ich wollte dich doch aufbauen. Ja, dann mach mal. Nicht auflegen. Naja, ich muss auch so eine Frau wie dich hochheben. Das ist ja nett. Ja. Naja, das müssen doch... Wer soll denn sonst... Unterstufenlehrerin, Gefängniswärterin, Physiotherapeutin werden. Boah, das ist jetzt auch nicht beleidigend. Mann, Jennifer, jetzt sei doch mal nicht böse. Ich mach doch bloß Quatsch. Naja, dann ist gut. Na, aber muss ich doch. Naja, sonst gibt's doch wieder Ärger. Dann bin ich morgen praktisch hier so zur Redaktionskonferenz und dann sagen die, Mann, du warst gestern wieder so ernsthaft, seriös, philosophisch. Dafür haben wir dich hier nicht angestellt. Du sollst doch Quatsch machen. Ja, genau. Verstehst du? Ja. Das ist doch der Fluch dieser Arbeit hier. Mein Gott, wie gerne wäre ich melancholisch und schlecht gelaunt. Was? Vielleicht verstelle ich ja meine Stimme. Vielleicht ist das gar nicht meine echte Stimme. Kann ich mir kaum vorstellen, dass du deine Stimme verstellst. Meinst du? Ich glaube, die ist in echt so. Na, ich halt insofern würde ich gerne mal deinen Freund reden. Wie bitte? Insofern würde ich gerne mal mit deinem Freund sprechen. Ja, der ist doch nicht da. Ja, weil der Stumarrest hat. Eine Frau, die Stumarrest verteilt. Die klingt doch natürlich genau so. Ja? Ja. Wie bin ich denn noch? Soll ich es jetzt auf ein Substantiv bringen? Nee, mach ja, ich nicht. Bitte. Nein. Drei Wörter. Nein. Was? Drei Wörter. Drei Wörter? Vom Leben enttäuscht bist du. Ja, genau. Na, sag doch. Genau. Ja, aber das hat sich jetzt praktisch so auf dein Sprachdiskant runtergeschlagen. Mhm. Mhm. Wie alt jetzt bist du denn eigentlich? Wiederholen. Jennifer, wie alt bist du denn? 27. Och, sag mal, kannst du mir nicht übrigens vorbeibringen? Nee. Warum? Nee. Ja, genau, die Frage habe ich jetzt bloß so gestellt, weil ich genau wusste, ne, und das ist hier auch fahrradläufig zu erreichen. Nö. Das ist praktisch bloß in Potsdam. Potsdam. Ja. Ja. Ach, das wäre aber jetzt nett, wenn du mir mal hier ein Bierchen vorbeibrächtest. Jennifer. Ja. Soll ich denn hier total dehydrieren? Ja, ich muss jetzt auch... Naja, und morgen tragen sie, um eins zu tragen sie hier praktisch so Ritter Karlbutz eine Mumie hier aus dem Studio. Der steht doch in Fritzweig, oder? Oder wo steht dieser Ritter? Der steht doch nicht, der liegt. Ach, Mensch, ja. Was hast du denn für einen Mumienbegriff? Aber seine Rüstung steht doch da. Naja, kann sein. Ja, aber die um mich. Ach, um dich geht es nicht. Ja, na logisch, warum geht's denn hier in der Sendung? Ui. Mann, Jennifer. Ja, kannst mich auch Jenny nennen. Nee, mach ich nicht. Niffa würde ich dich vielleicht nennen. Wie? Warum wird denn immer, wenn Namen abgekürzt werden, werden die immer auf die erste Hälfte reduziert? Warum soll man die nicht mal auf die zweite Hälfte reduzieren? Jennifer. Jenny oder Niffer? Und ich würde dich lieber Niffer nennen. Ah ja. Das klingt, glaube ich, genauer. Was jetzt dein bauchsprachliche Moment von dir betrifft. Mhm. Sag mal, bist du auch so ein bisschen feministisch angehaucht? Nee, eigentlich nicht. Bist du sicher? Ich weiß gar nicht, was das ist, genau. Findest du am besten so, dass Männer, die viel trinken und ihre Frauen schlagen, findest du die gut? Findest du die besser als so eine Softies, die sagen, ey, wir können doch auch über alles reden, wir müssen mal wieder eine Aussprache machen. Was findest du besser? Richtig so ein Kerl mit so groben, schweren, auf dem rückenbehaarten Händen? Findest du so eine Männer? Nicht so eine Kategorie. Was gibt's nicht so eine Kategorie? Nee. Natürlich gibt's Männer, die sich betrinken und dann ihre Frauen schlagen. Gibt's auch. Kennst du so eine? Kennst du so eine? Die sind doch toll. Schlagen. Wie? Gibt's auch welche, die gar nicht trinken und auch ihre Frauen schlagen. Ja, und dann gibt's welche, die trinken nicht und schlagen ihre Frauen nicht. Und reden aber mit ihren Frauen. Welche von den drei Typen findest du am besten? Du kannst dir ehrlich sein. Kannst du nicht sagen, Säufer, die Frauen schlagen? Nee, finde ich nicht. Wieso findest du die denn nicht? Aber ich meine, da sind doch dann wenigstens die geschlechtlichen Rollenverhältnisse klar. Und die haben irgendwie natürlich auch geschichtlichen Rückenwind. Ging 2000 Jahre nicht gut, warum soll es nicht weiter nicht gut gehen? Da kann Hast du dir das schon mal überlegt? Nee. Nee, da sage ich gar nichts zu. Warum denn nicht? Das ist mir zu doof, das Thema. Was denn? Was ist dir daran zu doof? Ja, das so schwarz-weiß zu sehen. Sondern? Bunt. Bunt! Sind Männer denn bunt? Ja, manche schon. Naja, wir sprechen, aber ich habe jetzt gerade über Einfarbe geredet, die tendenziell eher zum Blausein neigen. Böse Farbe. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Na siehste, und die von deinem Freund wahrscheinlich auch, oder? Und darum hat er jetzt Stummarrest. Weiß ich gar nicht, welche Farbe. Ich glaube, schwarz ist seine Lieblingsfarbe. Jennifer, 27. Ja. Und immer noch Probleme mit Kerlen, die trinken und dich schlagen. Nein, überhaupt nicht. Ach so, nee, ja, nicht. Na, woher kommt denn der Frust? Diese Lebensenttäuschung. Woher kommt deine Stimme, Niffer? Woher kommt die Stimme? Weiß ich nicht. Du musst ja mal irgendwie so ein Ereignis in deinem Leben gegeben haben. Ja. Praktisch, sagen wir mal jetzt, so einen emotionalen Verkehrsunfall. Ja, auf jeden Fall. Genau. Ich habe mal mit einem Psychopathen zusammengelebt, deshalb wahrscheinlich. Hat er getrunken und dich geschlagen? Habe ich doch gesagt. Nein, geschlagen hat er mich nicht. Hat nur getrunken? Hat er geschlagen. Was hat er geschlagen? Meine Tür. Deine Tür? Genau. Ne, kann er doch machen, die Tür schlagen. Das macht man doch auch. Nö, ja, nicht, wenn er dann so eine Sauerei dahinter lässt. Was denn für eine Sauerei? Ja, so rote Sauerei. Rote Sauerei? Ja. Da frage ich jetzt ja nicht weiter nach. Mhm. Genau. Genau. Gut, denn ich sag mal tschüss, ne? Tschüss, Niffer. Mama, grüß und steh ich hier allein. Genau, so. Jetzt hören wir aber mal Jussi Björling mit der bösen Farbe. Kinder, habt euch echt schwer vertan. 5-mal rot, 2-mal gelb, 1-mal blau, 1-mal schwarz, 1-mal lila und... Ich möchte sehen in die Welt hinaus, hinaus in die weite Welt. Wenn's nur so grün nicht wär, da draußen im Wald und Feld. Ich möchte die grünen Blätter all pflücken von jedem Zweig. Ich möchte die grünen Gräser all weinen ganz totenbleich. Weinen ganz totenbleich. Ach grün, du böse Farbe, du. Was ist mich immer an, so stolz, so keck, so schadenfroh, mich armen, armen, weißen Mann. Ich möchte liegen von ihrer Tür im Sturm und Regen und Schnee und singen ganz leise bei Tag und Nacht das eine Wörtchen Ade. Hosch, wenn im Wald ein Jacker schallt, dann krieg ich dir Fensterlein. Und schaut sie auf, nach bin ich da, darf ich doch schauen hinein. Und binde von der Stirn ab das grüne, grüne Band, das grüne, grüne Band. Ade, ade, und reiche mir zum Abschied deine Hand. Zum Abschied deine Hand, zum Abschied deine Hand. Mein Magen und steh ich hier allein, steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich allein erwecken. Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Steh und frag mich, wie kann das möglich sein? Niemand mag mich, drum bin ich hier allein. Wenn man mag mich, wie kann das Sünde sein? Niemand mag mich allein erwecken. Wie kann das Sünde sein? bin hier ganz allein. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Niemand mag mich, allein und glücklich. Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Bin und frag mich, was kann denn schöner sein? Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Hallo. Hallo. Hallo. So, Kinder, dann können wir mal praktisch langsam hier mit der Sendung anfangen, oder? Hilferufe, Hilfe! Thomas Rock aus Alabama fand um 1808 einen Stein aus purem Golde und verbarg ihn in Thomas Rock aus Alabama rief dem braunen Degen zu. Nun lebt wohl, ihr alten Freunde, Thomas Rock setzt sich zur Ruhe. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. John der Sheriff einen Schuss. Thomas Rock, der still und heiter in des Sheriffs Hütte lag, sah den Stein nicht und die Freunde und sah nicht den nächsten Tag. Ist das hier heute chaotisch wieder? Thomas Rock war längst begraben, von den Freunden hochgeehrt. Doch der Stein aus purem Golde, der war viele Dollar wert. Und sein Feuer brannte weiter in des Freundes rauer Hand. Der Schuss traf ihn am Abend in der Schlucht am Uferrand. Nur die hohen blauen Tannen wussten, wie den Stein dann nahm. Doch sie rauschten nur und schwiegen, als dann John der Sheriff kam. Thomas Rock fand seinen Frieden und die anderen. So, ihr beiden Süßen. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo, wer seid ihr denn? Wer seid ihr denn? Ja, hier ist der Mats. Der Mats, der ja, Hosen-Mats der und der andere? Ja, hier ist Daniel. Mats und Daniel. Ja. So, wolltet ihr jetzt einen Hilferuf loswerden? Ja, unbedingt einen Hilferuf. Guck von wem denn? Von Mats oder von ja, Daniel? Von Matze kommt jetzt genau. Ein Hilferuf. Na, welcher Art denn? Ja, Kuttner, mein Herz bricht gerade, mein Herz bricht. Toll! Ja! Das ist ja besser, Kuttner, als wenn du brichst. Kuttner. Ja, nein, ich doch nicht. Schäbiges Wortspiel. Ich hab auch ja. Einen Hilferuf. Glückwunsch. Nee, Kuttner. Warte, erstmal den Mats so ausreden lassen. Ja, lass mich ausreden, danke. Genau, Daniel, halt da mal die Klappe. Ja, Mats, was, Mensch, was? Ja, wieso bricht denn gerade dein Herz? Ja, na, wegen der Jennifer gerade. Was ist denn mit der Jennifer? Na, die kennen wir doch eigentlich schon. Das ist doch eigentlich die Margarete. Der ist mir doch egal. Ja, mir aber nicht. Und was willst denn du jetzt von der? Die hat einen Freund. Der hat Stummarrest. Nein, das sagst du bestimmt nur so. Die hat mich mal bei dir angerufen. Und da hab ich mich da sofort in die verliebt irgendwie. Wie denn ditte? Sag mal, hast du voll eine Panne? Nein. Bist du denn, du musst doch verrückt sein. Ja, du hast dich in die, also ich meine, kann ja sein, dass sie, so, aber die Stimme, die will man doch nicht, das ist doch so eine Schließerstimme, die früh um 5:30 einen zum Frühsport auffordert und dann irgendwie mit dem Schlüsselbund rasselt. Und wenn du nicht aufstehst, dann schmeißt du mit dem Schlüsselbund nach dir. Und wenn du immer noch nicht aufstehst, dann holt ihn den Waschen, einen Scheuerlappen, mit einem kalten Scheuerlappen und haut ihn dir ins Gesicht. Die willst du kennenlernen? Ja, na sicher. Na sag mal, willst du nicht lieber bei mir einen Mülleimer runterbringen? Das wäre viel erfüllender. Oh, wenn ich das mal machen dürfte. Ach, wenn ich das mal machen dürfte, ich meine jederzeit, wenn ich dir immer nur auf Anruf und dann kommst du aber husch husch, bringst einen Mülleimer runter. Ja, na cool. Ja, was heißt denn, Jonak, da hast du jetzt schon sofort die Jennifer vergessen? Nein, nicht Jennifer. Weil ich dir anbiete, weil ich dir anbiete, dass du meinen Mülleimer runterbringen darfst? Na, sag mal, bist du völlig, sag mal, ist dir so eine bestimmte, so eine durchaus gängige Form von Perversität eigen? Ja, na gut. Was denn, na gut? Bist du so quasi mal, jetzt Daniel, hörst du mal bitte auf zu lachen? Du scheinst mir doch noch in einem recht unreifen seelischen Zustand zu sein. Wie alt bist du, Daniel? Was bitte? Wie alt bist du? Wie alt? Ja, 16, oder? 13. Ja. Naja, das entschuldigt eine Unreife. Das ist aber auch Gott. Kein Grund, hier mal dazwischen zu kichern, Daniel. Benimm dich mal wie ein Mann. Okay. Wer pfeift denn am Hintergrund? Daniel, kannst du das vielleicht von dir, Matze? Ja, von dir. Kannst du das nicht mal bitte unterbinden? Ich mach das doch ja. Jennifer steht. Der wird das nicht unterbinden, wahrscheinlich. Nee, du sollst das unterbinden. Was soll ich dann unterbinden? Nee, dass er da rumpfeift. Ach, das macht mich doch total wuschig. Ja, dann hör jetzt auf. Oh, das wird halt wieder eine Stresssendung, ich merke das schon. Ja, wir können die Sache auch ganz ruhig angehen, so ein bisschen. Na so wie denn? So. Das wird nicht mit der Jennifer. Nein, Margarete. Die nervt doch, Mann, die nervt doch, wenn die nur 2 Minuten spricht. Mann, die hat's doch drauf. Was hat die drauf? Ah. Was denn? Na, oh, und so. Na, was denn, oh? Kannst du mal sagen? Ach Gott. Was denn? Oh. Nee. Ja, na was soll ich denn jetzt sagen? Soll ich nochmal anrufen, wenn sie dich kennenlernen will? Ja, unbedingt. Matze, du klingst aber auch nicht so, als ob man dich kennenlernen wollte. Ja, das ist ja nett. Sag mal, was kichert denn da für eine Weiberbrigade im Hintergrund? Bist du so Biegermist, Triggermist, Quadrigermist, Pentagimist? Mindestens. Ja, doch, ja. Sag mal, bist du Bordellbetreiber oder was? Was brüllen die denn da so im Hintergrund? Ja, Mensch. Oder hast du so eine kleine Textilfirma, wo jetzt 5 Frauen an der Nähmaschine sitzen? Warte, jetzt gib mir mal da so eine Kichermotte rüber. Da wird man ja völlig verrückt. Jetzt halt doch mal die Klappe, Mensch! Daniel, wir sind hier echt an einem gesellschaftlich relevanten Problem. Warte mal, guck nochmal. Der will nicht. Was heißt denn, der will nicht? Wo seid ihr denn? Von mir weg, ich will ihn dir doch geben. Nicht ihn, sondern eine von den Kichermäusen da. Kichermäuse? Ja. Ach Gott, Mäuse, na da suche ich dir was Weibliches draus. Naja, genau das meine ich doch, Mensch. Bist du schwer vom KP? Denkst du, Jennifer hat hier Interesse, so ein Freund zu haben, der so langsam im Kopf ist? Oh, ich wär verrückt. Sag mal, wenn das jetzt jemand in anderen Bundesländern hört, der denkt doch hier, im Großraum Berlin-Brandenburg sind die für alle völlig stulle. Ja und? Das ist 1250 Milliarden Euro voll in Sand für Idioten ausgegeben. Ach Kuttner, die wollen alle nicht mit dir reden. Wieso? Natürlich wollen die mit mir reden. Nur weil du da rumpost und den Maxen macht. Klar wollen die mit mir reden. Naja, sicher, die trauen sich vielleicht. Mädels, jetzt kommt doch mal ran hier. Ich brauche mal jemanden, mit dem ich mich über Matze unterhalten kann. Los, du gehst ja jetzt nochmal auf Frauen fangen und ich mach mal hier schnell Daniel alle. Hallo Daniel. Ja, alles klar. Nun mach doch mal, Matze, mach mal ein bisschen Tempo. Daniel. Ja, ja los, Karo, ran hier. Was ist denn dein Hilferuf hier? Ja, also heute ist mir was passiert und zwar mein Kumpel, der ist heute mit einer Freundin zusammengegangen und darf ich jetzt oder sollen die jetzt? Nee, du quatsch doch hier. Entschuldigung, ich mach jetzt mal ein bisschen frei hier, ja? Okay, und ja. Na dann Aber das ist doch kein Hilferuf jetzt, Daniel. Du sollst doch einen Hilferuf starten, wo du die Hoffnung hast, dass jetzt Fritz-Hörer... Was? Der kommt ja noch. Und ganz viel von ihm. Ich gebeten, dass ich ihm sagen soll, dass sie mit ihm Schluss macht. Und jetzt ist er total sauer auf mich. Wer? Mein Kumpel. Wer hat denn da gerülpst? Sag mal, ihr fliegt gleich raus, ey, das ist hier eine anständige Sendung. Wir sind hier nicht beim Jugendradio, du warst es nicht, das war die Matze-Fraktion. Sag mal, ja. Ich könnte da tagsüber hier im Sender machen, aber nicht bei mir. Ach, schmeiß die raus. Nein, schmeiß uns mal ja, nicht doch, raus. Ich schmeiß die jetzt raus. Nein, bitte nicht. Na wieso denn, hast du eine Frau jetzt da mal ran? Ja, den eingefangen? So, dann nimmt mal der das Mikrofon und sagt, die soll die Klappe halten, und dann ist gut. Jetzt gibst du dir das Telefon und die soll die Klappe halten, bis sie gefragt wird. Gut, alles klar. Wer bist denn du? Hallo, wer ist denn da, die weibliche? Ja, Caro, aber die rennt jetzt immer noch weg hier. Ach, scheiße, ist das... Also, sag mal, ihr seid doch echt so ein Kinderverein. Ja, das tut mir leid. Ja, los, schau. Ja. Mann. Tschüss. So. Ja, tschüss. So. Ja, genau so ist es. So, Daniel. Ja, und der mein Kumpel, der ist halt total sauer auf mich. Ja, und? Was ist denn das jetzt für ein Hilferuf? Ja, Such dir einen neuen Kumpel. Der soll sich eine neue Freundin suchen und du einen neuen Kumpel. Warum oder? Denn? Warum das denn? Na, was willst du denn von dem? Mann, das ist mein bester Kumpel. Na, warum ist er sauer auf dich? Na, weil ich ihm gesagt habe, dass... Also, ich sollte ihm von der Freundin sagen, dass sie mit ihm Schluss gemacht hat. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, hast du ja schon gesagt. Und warum ist er deswegen sauer mit sauer auf dich? Weil er denkt, dass ich jetzt irgendwann mit dir habe, obwohl ich eigentlich eine Freundin habe. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Ja, warum nicht, Mann? Ey, ja. Pass mal auf, Alter. Ey, pass mal auf, Alter. Pass mal auf, das alte Alter kannst du schon mal gleich streichen. Ey, wann bist du in Gramzow? Ich bin überhaupt ja nicht in Gramzow. Bist du eine Lusche. Was sagt denn in Gramzow, sag mal? Soll ich deinem Freund sagen, dass seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat? Und ihm sagen, dass sein Freund angeblich schon eine Freundin hat? Alter Pokémon-Kartensammler. Mann, da. Weg doch aber gleich wieder verrückt hier. So, Kinder. Das wird hier wieder nichts, oder? Da will man mal schön in Ruhe ein bisschen eine fetzige Entspannungssendung machen. Schwupp, wird's nicht. Matmos, die spielen nächste Woche in der Volksbühne. Donnerstag, Loik. Matmos. So. Kinder, muss ich mich hier mal so runterziehen lassen? Nee, muss ich doch eigentlich nicht, oder? Mann, ich bin da sympathisch. Man mag euch und steh ich hier allein. Und dann hat man es aber doch immer hier mit der Kindergartenfraktion zu tun. Hallo, wer bist denn du? Ja, ich bin in der Enno. Der Enno? Ja. Wie alt bist denn du? Ich bin 13. Na, da hast du auch schwer mit der Pubertät zu kämpfen. Naja, nee, nicht wirklich. Nee, lässt du dir hoffentlich nicht anmerken. Nee, lass ich mir auch nicht. Enno, soll das jetzt ein Hilferuf werden? Nee, mir ist so gerade ein bisschen langweilig. Ach nee, aber jetzt auch nicht, bitte nicht anrufen, weil der langweilig ist. Doch, bitte erzähl doch mal was. Nee, ich will nicht mit Leuten, die langweilig bin ich selber. Da brauche ich keine Anrufer zu. Hallo? Hallo, ist Toni. Ach Toni, du klingst mir wohl zu langweilig. Hallo? Ja, hallo? Hallo? Nee, das wird nicht. Hallo? Ja, ich bin. Wer bist denn du? Ja, ich bin ich. Jennifer schon wieder? Was klingt so? Nee, bin ich nicht. Wer bist denn du? Ich bin aber auch nicht da. Wer bist du? Ich bin auch nicht da. Ja und? Uni Netter ist aber ein Scheißname. Wie heißt du denn jetzt aber verdammt? Weiß ich nicht. Du hast auch so schöne Namen. Keine Ahnung. Soll ich dir jetzt auch einen Namen geben oder was? Wie alt bist du denn? 20. 20. Kannst du mal so ein bisschen was über deine Herkunft sagen und dann sagen wir mal, was deine Eltern verdienen und so? Dass man mal so ein bisschen Eindruck kriegt. Bist du mit Hausmusik groß geworden? Hast du Geschwister? Hast du nur Geschwister? Das wirst du doch wohl wissen. Sonst machen wir hier aber gleich ruckzuck zu Ende. Ist hier auch ein bisschen langweilig. Bist du auch 13? Ist jetzt Kinderfernsehen zu Ende und denkst du, dann rufst du mal hier beim Kinderradio an oder was? Wo sind wir denn hier, verdammt nochmal? Nee, ist ja Jugendradio. Ach, Jugendradio. Hör auf, Kinderfunk. Wollen Sie mal nicht vormachen? Okay. So, jetzt mach ich mal hier gleich irgendwie, jetzt mach ich mal Kinderfunk, Kindervertreibungsmusik. Oder mach ich jetzt Kindervertreibungsmusik? Niemand mag mich drum. Wie heißt du denn nun? Ja, einfach Mädchenname und so, aber... Schwapp, gleich raus. Tschüss. Sag mal. Mädel, besonders helle warst du aber auch nicht. Ich musste dich ja praktisch noch rausschmeißen, aber musste ich gar nicht. Hast du alleine gemacht. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Toni. Nee, Toni, nicht. Hier, hallo? Hallo, Kuttner. Wer bist denn du? Hier ist Enno. Enno, wir hatten auch schon mal den Vergnügen. Hallo, wer ist denn da? Hallo? Hallo? War schön. Wer bist denn du? Das war ich dir. Naja, sag doch mal. Ja, der Markus. Der Markus. Ja. Mensch, meine Laune, die wird heute aber auch wieder gleich wieder... Oh, nee, das wird nicht mehr hier mit meiner Laune heute. Mann, Markus, steh ich hier an. Ach, hat der aufgegeben? Finde ich auch nicht schlecht. Hallo? Hallo? Ja. Was los? Sag mal, hast du jetzt auch so Pubertätsprobleme? Sind hier nur Pokémon-Kartensammler unterwegs? Ich bin 17. Ja, und? Naja, schützt vor Akne und Pubertätsproblemen ohne ich. Mensch, ich versuche hier schon lange anders echt? Zu kommen, echt? Ja, das ist doch wenigstens was. Naja. So, wie heißt du denn? Max. Max? Jo. Max braucht Wasser. Weißt du wieder nicht, was das bedeutet? Kann ich dir jetzt auch nicht erklären. In der großen historischen Losung, die eine wahre Jugendbewegung loszutreten verstanden hat. So, Max. Jo. Das sollte hier eine Hilferufsendung werden, wo ich dachte, da rufen mal Leute an, die echt mal ein Problem haben. Aber hat ja überhaupt der Kinder mehr Probleme? Außer eben, also haben nur noch, Kinder hat Probleme, alle haben Hautunreinheiten und Geldmangel. Aber das interessiert doch keinen. Hat ja jeder. Bist du anders als die anderen? Ja, ich bin ganz anders. Quatsch, alle sind anders. Also insofern sind die anders, die nicht anders sind. Bist du anders? Ich denke schon. Siehst du, genau, sag doch, bist du wie alle anderen? Nee. Natürlich, weil die anderen auch anders sind. Okay. Weil jeden, den du fragst, ob er anders ist, sagt er, dass er anders ist. Jetzt habe ich dich gefragt, sagst du, du bist anders. Und von daher sind die alle gleich. Ja, du hast ja recht. Ist dir nicht aufgefallen, noch nie aufgefallen? Dass alle anders sein wollen? Warum bist du anders als die anderen? Kannst du das mal beschreiben? Nee. Siehst du, bist du auch nicht anders. Wärst du gerne anders als die anderen? Manchmal schon. Wie wärst du denn gerne dann? Fällt mir jetzt nicht ein. Ach, Mensch, Max, das wird hier nichts mit uns. Hallo? Hallo? Bist du Mädchen oder bist du besonders langsam? Hallo? Hallo. Wer bist denn du? Tommy. Tommy, nee, ach, Tommy, hallo? Hi. Hi. Ja. Na, du klingst ein bisschen langweilig. Sag mal, ist ja langweilig? Nö, mir ist nicht langweilig. Hast du jetzt hier angerufen, weil der langweilig ist? Nein. Hast du jetzt die Erwartung, dass ich dir was Lustiges erzähle? Nee. Sondern? Nee, also wir wollen hier einfach nur quatschen. Nein. Wer mit wem? Na, wir beide. Wenn du sagst wir, dann müsste ich ja auch wollen. Na, wenn du nicht willst, dann muss man jemanden in die Leitung holen. Nee, oder jemanden rausschmeißen. Na, mich nicht. Wieso nicht? Dich nicht? Na, du kannst jemand anderen reinholen. Aber du bist ja jetzt der Einzige, der in der Leitung bist, den ich rausschmeißen kann. Also wenn ich jemanden rausschmeißen will, dann muss ich dich rausschmeißen. Nee. Doch! Nein. Doch! West-Berlin. Raus! Tschüss! Nein. Ich weigere mich aber. Spielen wir mal leise sein. Ey, Gäbsch, du hörst immer zu, oder? Ich leg nicht auf. La la la. Ich bin auch kein Pokémon-Kartensammler. Ich kenne jemanden, der heißt Sebastian Lemke, der sammelt Gummipuppen. So eine Spiele sind überhaupt nicht lustig. Deprimiert mich schon fast. Das ist aber auch deprimierend. Du hast jetzt hier 3 Minuten Sendezeit verschwendet. Du hättest ja irgendwas machen können. Hättest ein Lied singen können, die dich zum Vortrag bringen, deine Gedanken zur Zeitenwort zum Sonntag. Mein lieber Scholli, eine große Chance schmählich vertan. Niemand mag dich, drum stehst du so allein. Ach, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder, Kinder. Kampf und Schadenfreude trafen sich auf einer Weide. Selten wurde so gelacht wie in jener Nacht. Keiner wusste von den beiden, wen am meisten zu beneiden und warum und wie sie wohl zu ihren Namen kamen. Du heißt Kampf und vorne Frieden. Mir ist Freud und Schad beschieden. Selten wurde so gelacht wie in jener Nacht. Hildegard Knefer mit Friedenskampf und Schadensfreude. Ha, na, die Zeit ist ja schon wieder ran hier. Der Kollege Kerkhoff tigert hier durchs Studio und wartet auf seinen großen Auftritt. The show must go on! Wenn Fritz in Charlottenburg, dann 102,6. Fritz Info. 23.32 Uhr. Das Wetter. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 10 bis 8 Grad. Morgen wechseln sich dann Sonne und Wolken ab bei 19 bis 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. US-Präsident Bush hat sich beunruhigt über die Gewalt im Gazastreifen geäußert. Er forderte Israelis und Palästinenser auf, jede denkbare Friedenschance zu nutzen. Ungeachtet internationaler Kritik hat Israel die größte Offensive im Gazastreifen seit Jahren unternommen. Dabei starben heute mindestens 20 Palästinenser. Die Besatzungstruppen im Irak haben Berichte über Festnahmen im Zusammenhang mit der Enthauptung des US-Bürgers Nicholas Burke zurückgewiesen. Der Koalition seien keine Verhaftungen in dem Fall bekannt, sagte US-General Kimmet in Bagdad. Zuvor hatten Agenturen 4 Festnahmen gemeldet. Bundeskanzler Schröder ist bei einer SPD-Wahlkampfveranstaltung in Mannheim geohrfeigt worden. Ein Polizeisprecher sagte, ein 52-jähriger Mann habe dem Kanzler ins Gesicht geschlagen. Der Mann sei festgenommen worden. Titelverteidiger Alba Berlin steht im Kampf um die deutsche Basketballmeisterschaft vor dem Aus. Im zweiten Play-off-Halbfinale unterlagen die Hauptstädter 73-82 beim Vizemeister Bamberg. Alba müsste nun alle 3 noch ausstehenden Spiele gewinnen. Der FC Bayern München hat bereits einen Vertrag mit dem Stuttgarter Trainer Felix Magath geschlossen. Das hat Bayern-Manager Uli Hoeneß am Abend bestätigt. Der Vertrag gelte ab 2005. Man wolle Magath aber schon für die bevorstehende Saison bekommen. Der Verkehr auf Fritz hat keine Meldungen. Gute Fahrt. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Down with the edge of my head. Well, I stand up next to a mountain. I'm coming down to the edge of my head. Well, I'm digging for the pieces to make an island. Might even raise a little sail. I'm a voodoo child, voodoo child. Lord knows I'm a voodoo child, baby. Take up all your sweet time. I'll give it right back to you one of these days. I didn't mean to take up all your sweet time. Give it right back one of these days. If I don't see you no more in this world, well, I'll meet you on the next one. And don't be late. my God! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Herr Kuttner. Hallo? Hallo? Hallo? Kuttner? Ja. Hallo. Ja, wen hast du denn angerufen? Na, Fritz. Nee, ist hier nicht. Na. Hallo? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Mara. Mara? Ja, ich hätte einen Hilfeschrei zu äußern. Du hast einen Hilfeschrei? Genau. Ja, ich habe ja selber Hilfeschreie noch hier. Ja, aber... Ach so. Na ja, los, Mara. Wie alt bist du? 18. Amüsiert dich das nicht? Ist das der Hilfeschrei? Nein. Wieso denn? Klang aber sehr überzeugend. Hilfe, ich bin 18! Nein. Kann mir nicht jemand helfen? Ja, warte noch ein Jahr. Mich machen all die Jennifers auf der Welt verrückt, die nichts können außer... Auf jeden. Das ist so der Gegenpart zu Pokémon-Sticker-Sammlern oder sowas. Naja, nee, Pokémon-Kartensammler sind noch schlimmer. Wenn die so öffentlich rumpubertieren und gewissermaßen permanent ihr nicht vorhandenes Geschlechtsleben thematisieren müssen, dann könnte ich aber echt verrückt werden. Nee, aber die Jennifer... Mara! Kann echt keiner toppen, weil... War das jetzt dein Hilferuf? Ja. Ach so. Na, da kann ich dir jetzt aber nicht helfen. Oh, das brauche ich. Was machen wir da? Ich weiß nicht. Mensch, Mara, erzähl doch mal einen Schlag aus deinem Leben. Aus deinem Leben. Aus meinem Leben gibt's nichts zu erzählen. Warum nicht? Mara, ich meine, das ist eine sehr ehrenwerte, ehrliche Antwort. Ja. Aber warum gibt's denn da nichts zu erzählen? Ach, ich führe ein ganz normales Leben. Ja, echt? Wie normale Menschen das tun. Wie sieht denn das aus? Aufstehen, zur Schule gehen, Hausaufgaben machen. Hältst du mich für nicht normal? Wie bitte? Ob du mich für unnormal hältst? Nö. Na, weil ich lebe so nicht. Ja. Aufstehen schon, ja. Aber Schule gehen, boah. Aber dafür gehst du arbeiten. Stimmt. Mara, du hast wieder mal recht. Ja. Kann ich gerne stehen sagen. Ja. Das finde ich schön, dass ich mal recht habe. Passiert nicht oft. Mara! Mensch, Maya. Wenn mir jetzt was einfiele, dann würden wir hier den Rest der Nacht zusammen verbringen. Ja. Denn mir fällt nichts ein. Wie bitte? Mir fällt da nichts ein. Ja, finde ich traurig. Vielleicht fällt dir was ein. Auch nicht. Also, so intelligent bin ich auch nicht. Naja, Mara, du stellst ja Licht nicht unter den Scheffel. Na, ich bin zwar etwas höher als die Jennifers einzustufen, aber nicht besonders hoch. Mara, wieso denn so bescheiden, sag mal? Na, wenn man ein Pessimist ist, erlebt man viele positive Überraschungen. Oh, Jüte sagt. Ja. Wo hast du das gelesen? Das habe ich mir irgendwann mal ausgedacht, vor 3 Jahren oder so. Bist du sicher? Ja. Gut. Finde ich auch. Mara! Ja? Ach, ich finde dich ja gleich total dufte. Dankeschön, finde ich auch. Ich meine dich. Ach so, mich? Ja. Schön, ja. Schön, Mara. Ja. Ja. Und worüber wollen wir uns unterhalten? Na, weiß ich eben auch nicht. Hast du so einen Pokémon-Sammler, mit dem ich mich unterhalten kann? Nee, mit dem unterhalte ich nicht mit dem. Okay. Die sind doch eklig. Ja. Ja. So. Finde ich auch. Willst du dich echt mit dem unterhalten? Ja, warum nicht? Aber nicht mit mir? Doch, mit dir auch. Naja, dann unterhalte ich doch mit mir. Worüber? Nee, weiß ich auch nicht. Worüber willst du dich mit jemand anders unterhalten? Vielleicht kannst du dich darüber auch mit mir unterhalten. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin so unter deinem Niveau, deswegen. Wieso denn? Ich bin ja selber unter meinem Niveau. Oft genug. Ja. Meistens. Im Radio fast mit Sicherheit. Nö, das würde ich nicht sagen. Naja, würde ich so nicht sagen. Du kannst ja nichts dafür, dass du nur Pokémon-Sammler und lauter Jennifers anrufst. Ja, aber irgendwie kann ich doch dafür. Die sich nicht mal an ihre eigenen Namen erinnern können. Ja, Mara, und sonst so? Ach, muss ja. Ja, ja, wem sagst du das? Ja. Bea. Kannst du ein schönes Lied pfeifen? Ja, ja, ich spiele gleich noch ein schönes Lied. Ja. Was willst du denn für ein schönes Lied hören? Oh, ich weiß nicht. Ach so, na, dann spiele ich mal. Das ist schön. Ja. Könntest du mal ein schönes Lied pfeifen? Nö. Welches Lied kannst du am besten mitsingen? Gibt es ein Lied, was du schön mitsingen kannst? Nee, ich glaube nicht. Schade, ich würde mal gerne eine Mitsingsendung machen, wo ich bloß so die Songs einspiele und dann singen alle, dann rufen Leute an, die gerne mitsingen wollen. Nee, wenn ich singe, klingt das so als... Wie wenn ich singe, wa? Nee, als ob... Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. So ungefähr. Nee, als ob man einer Katze auf den Schwanz redet und die gleichzeitig einen Frosch im Hals hat. Ja, ja, aber genauso hört mich da an. Du sprichst mir aus dem Herzen. Niemand mag mich, drum steh ich hier allein. Oder? Na, ich glaube nicht, dass dich niemand mag, sonst würden ja nicht so viele anrufen. Ach, die haben doch alle nur Probleme. Ja, ich habe auch versucht... Ach so, ja, nee, die wollen ja nur sich selber im Radio hören. Ach so. Aha. Mhm. Die sollen lieber Radio hören, statt sich selber hören. Zumal sie ja auch nicht allzu viel zu sagen haben, oder? Ja. Da wird man ja auch manchmal verrückt. Ach Gott. Mara! Ja? Mensch, ach so. Hier, vielleicht machen Sie mal, der halbautomatische Anrufbeantworter ist nämlich geschaltet. Da kann man jetzt anrufen unter der Nummer hier. Wenn man so Sachen loswerden will. Dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Na, das ist doch mal was. Ja. Mensch, Mara. Da könnte ich auch mal anrufen und ein paar kluge Sätze von mir geben. Naja, genau, mach das. Mach das, Mara. Ich sag nochmal die Nummer hier. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. 731 39 32. Ja. Guck mal, das ist hier besser als ein Anrufer. Der hat es irgendwann vor 5 Jahren mal gesagt und der hat es jetzt zumindest zum Jingle-Sprecher geschafft. Finde ich schön. Oh, nicht schlecht, oder? Na, ja, finde ich auch. Genau. Ist das nicht der Traum eines jeden? Mara, du sprichst mir aus dem Herzen. Das ist einer meiner höchsten Träume, Jingle-Sprecher zu werden. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Ja, ich auch nicht. Finde ich irgendwie traurig. Mara, du müsstest ja, glaube ich, nur einen coolen Spruch ausdenken und dann rufst du hier an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Da musst du jetzt anrufen, 731 39 32 und sagen, David, ich weiß genau, dass du zuhörst. Der hört ja zu, der nimmt ja nur die Anrufe an. Das ist ja irgendwie das Geheimnis des halbautomatischen Anrufbeantworters. Mhm. Und dann sagst du ihm, Kuttner hat dir gesagt... Du sollst aus dem, was ich jetzt sage, einen Jingle machen. Und dann müsstest du aber dir was überlegen, woraus man einen schönen Jingle machen könnte. Nee, ich glaube, da würde mir nicht so auf Anhieb einfallen. Na wieso? Du kannst doch sagen, Sprechfunk, eine prima Sendung. So zum Beispiel. Ach und dann so? Könnte man zwischendurch hier immer rinknattern. Aha. Aber ich glaube, jetzt, wo du es gesagt hast, werden sämtliche Jennifers der Welt dort anrufen. Nee, aber Mara, du bist da rauszuhören. Man hörte dir am Tonfall. Ach so? Ja. Natürlich, dass du so herzensgut bist, das hört man. Dankeschön. 731 39 32, der halbautomatische Anrufbeantworter. Versuch's doch da mal, Mara. Ja, werde ich machen. Okay. Okay. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss. So, dann hören wir uns jetzt mal den Zusammenschnitt der letzten Sendung kann man nicht sagen. Die letzten 2 Wochen waren nicht da. Olle David. David, der schneidet ja hier immer, schickt die Sendung mit und macht dann kleine Hörspiele draus. Kleine Hörspiele, die Teile eines großen Hörspieles sind. Wir sind jetzt inzwischen bei Folge 46 der Talkfunkers angelangt und hören uns mal an, was David da draus gemacht hat. The Talkfunkers. Geschichte einer Band. 46. Teil. Hallo, mein Name ist David, ich komme aus dem großartigen Berlin und bin ein alter Kumpel von Jürgen Kuttner, den ihr sicher alle kennt. Das ist ein wirklich großartiger Typ und wir hatten schon eine Menge Spaß miteinander. Zum Beispiel mit unserer neuen Band The Talkfunkers, die wir letztes Jahr erst zusammen mit unserem großartigen Freund Bernd gegründet hatten.

Kutner. Feeling B mit Israel von ihrer 1991er CD. Wir kriegen euch alle. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam. 731 39 32. Gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Ja, Tachchen. Wer bist denn du? Mixer. Mixer? Ja, die Maxi-Mixer. Maxi-Mixer? Mhm. Wir haben schon mal telefoniert miteinander, wa? Grünau. Genau, Mixer. Mhm. Mixer Bargeld. mein Assoziationswitz ist unovertroffen. Ja. Was ist denn das mal? Auch vom Englischen her war nicht schlecht gebaut, oder? Ja, auf jeden Fall. It's youth language. I like it. Hm? It's only rock and roll, but I like it. Machst du fein. Mixer! Ja. Mensch, Mixer! Ja, ich habe jetzt leider gar keine. Hast du nicht so das Gefühl, dass wir in einer Welt voller Kommunikationsstörungen leben? Ja. Mensch, Mixer! Ja. Deutet mal dein Hecheln als Lachen. Ja, deutest du richtig. Ey, hechel ruhig weiter, Mixer. Fick toll. Ja, ich weiß. Hechel in der Jungtrollen. Ich kann halt nicht schallend lachen. Wieso denn nicht? Du wirst ja wohl mal schallend lachen können. Nö. Vielleicht soll ich mal so lustige Witze erzählen. Oh ja. Um dich in schallendes Lachen. Ja, na unbedingt. Zu versetzen. Ja. Ich kann bloß keine Witze erzählen. Scheiße. Was ja ungünstig war. Ja. Hm. Nur die Idiotenwitze. Ja, was machen wir? Na, so zwei U-Boote im Urwald und so. Scheiß. Fliegen zwei U-Boote durch den Urwald. Aber der ist nicht lustig. Nee. Der ist nicht lustig. Ja, der ist ganz unlustig. Nein, ich bin auch nicht lustig. Ich bin ja auch eher ein bisschen. Ja. Bam, bam, bam, bam. Ja. Im Grunde bin ich. Mama! So. Drum stehe ich hier allein. Ah, die hat da. Das ist auch ungerecht, war, dass die hier nur mit ihm liegt und mit ihm immer wieder mit ihm Song zur Sprache kommt. Tja. Trotzdem, die ja ganz viele schöne Lieder gemacht hat. Aber es ist echt lustig, das Lied. Was ist es? Lustig. Lustig ist toll, ja. Oder? Ja, ist super. Nach da habe ich immer einen Ohrwurm. Genau. Hm? Das danach ist, oh gut, das ist ganz kurz, ist aber so philosophisch irgendwie, hör mal. Hm. Singt jetzt die ganze Zeit, alles hat einen Sinn, hat seinen Sinn. Okay. Alles hat einen Sinn, hat seinen Sinn. Alles hat einen Sinn, hat seinen Sinn. Alles hat einen Sinn, hat seinen Sinn. Auch nicht schlecht. Spitze, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, sag doch. Richtig. Hm? Mensch, Maxi, Mixer! Ja. Ach. Jetzt, wie alt bist du, Mixer? 13, immer noch. Oh, 13. Hm. Ich wollte mich jetzt mal beschweren. Ich rufe jetzt schon seit 3 Sendungen. Probiere ich jetzt schon 3 Stunden lang anzurufen und ich bin nicht durchgekommen. Ja, weil ihr immer Pokémon-Kartensammler die Sendung blockieren. Ja, furchtbar ist das. Oder? Ja. Mensch, Meier, die immer so Unterleibsprobleme haben. Oh, kriegen die doch noch früher noch die Unterleibsprobleme? Da simulieren die aber schon mit 14 Unterleibsprobleme. Oh, da wirst du verrückt. Ja. Furchtbar. Ja, ja. Ach, hier wollte ich ja auch mal rinhören. Ein Song, der Theo heißt. Und nur 23 Sekunden lang ist. Das versteht man doch nicht, oder? Das ist toll. Da weiß man doch nicht, was das wohl für ein Song ist. Wollen wir noch mal kurz reinhören? Ja, klar. Ich mach mal hier ein bisschen CD-Kontrolle. Hey, Herr, so was, der kann nicht richtig liegen. Diese Typen sollte an die Arbeit kriegen. Die liegen uns auf der Tasche und werden auch noch weg. Und der unterstützt die noch, kehrt und redet zum Blech. Ja, das war auch schön. Versteht man auch nicht, wa? Oder aber einer, der kommt, Leute, kommt heißt. Und aber wie lange ist das auch so kurz? Hm. 58 Sekunden. Hören wir mal rein, oder? Ja, Spiel machen. Aber fetzig ist er. Ja. Kommt, Leute, kommt. Das nervt auch, oder? Du da für Musik, ey. Ja, weiß ich auch nicht. Wobei die ist schon. Mal kicken, aber wenn ein Song der Party heißt, klingt ja erstmal gut, oder? Wollen wir kurz mal ein bisschen rinnen? Ja. Ja. Und einer kam auf eine seltsame Idee. Super. Er mietete sich ein altes Haus. Super. Besorgte von der Sperrgutabfuhr alte Sessel, Matratzen und Sofas. Oh Gott, ey. Schon, aber schon spitze erstmal, oder? Also man den Song, dem man so folgen kann irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Er schaffte etliche Kisten, Pilz und Cola herbei. Wie bitte, was sagst du? Ist wirklich was von Party zu spüren. Ja, ja, ja, ja. Auch cool. Ein paar Flaschen Schnaps, Wein und Whisky. Zigaretten und Tabak vergaß er nicht. Und einige behaupten, er habe Hasch und andere scharfe Sachen da gehabt. Nicht schlecht, was scharf und andere. Hasch und andere scharfe Sachen. Die jeder in der Umgebung kennt und lud alle ein, die Lust hatten. Lust hatten. Und lud alle ein. Und jetzt geht's los, glaube ich. Oh, funky, oder? Aber richtig. Aber das zeigt dir, Maxi. Das geht ab. Ja. Wie Lenins Tonbeutel. Du. Aber echt coole Mucke, die du hast. Aber coole Mucke. Lass uns eng tanzen, Maxi. Mhm. Ich mache jetzt Studiolicht ein bisschen dunkler. Wie bitte? Das fährt durch die Glieder. Ja, genau. Wie ein Stromstoß, oder? Könnte man so sagen. Also, ist schon Hammer. Ah, ja. Nicht schlecht. Ja, So, Mensch, Maxi. Scharfe Gitarre. Ach, ich hab hier aber noch ein schönes Lied für dich, Maxi. Wo ich hoffe, dass du ein bisschen deine Freude dran hast. Ich hab immer echt total meine Freude dran. Ich spiele immer wieder Jonathan Richman. Hör mal hin. Bim, bim, billi, bim, bim. Billy Dim Dim, schon mal schick, oder? Auf jeden Fall. Und jetzt gleich. Buzz, buzz, go the honeybee. Also, macht die Honigbiene. Twiddly, twiddly, twee, macht the bird. Ach, ist doch auch süß, oder? Ein Vögelchen. Twiddly, twiddly, twee, go the bird. But the sound of your little voice. Genau, und the sound of your little voice, Maxi. Darling, that's the sweetest, it's the sweetest sound I ever heard. I say, buzz, buzz, buzz. Goes the honeybee, twiddly twee. Goes the bird, buzz, buzz, buzz. Goes the honeybee, but twiddly twiddly twee. Goes the bird. Let's go out into the clover now. Here we are. Ach, ist das nicht rührend? Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja. Ja. Oh. Goes the honeybee, and twiddly twiddly twee. Goes the bird. But the sound of your little voice, darling. Oh, wie bitte? Aber tolles Lied. Ja, ist echt ein tolles Lied. Mensch. Ja. So. Nee. Maxi. Hm? Wolltest du jetzt eigentlich einen Hilferuf loswerden? Nicht so richtig. Ja, furchtbar. Keine Hilferufe heutzutage mehr. Naja, aber dann danke ich dir trotzdem mal für deinen Anruf. Ja, und ich danke dir für die Liedchen. Wie bitte? Ich danke dir für die Liedchen. Ach, du bist so also reizend. Ja, ne? Ja. Ja, viel Spaß noch. Ja. Ja. Ja, Maxi. Ja, ne? Tja. Ja, jetzt geht's aber mal langsam. Tja, Maxi. Tja, Maxi. Ja. Dann machen wir jetzt mal hier. I want to thank you. You want to thank me? Mhm, genau. Then I want to thank you. Ui. Oh, nicht schlecht, oder? Ja. Kann man auch. Ach, das ist aber auch schick machen. Hier, wa? Mit Gott ist ein Faschist. Hast du das gehört? Neulich mal habe ich schon mal gespielt. Ach, super. Kriegsfibel von Brecht, gesungen von Kati Angerer. Hör mal zu, das ist total. Psst, aber ganz leise sein und dann aber schön zuhören. Psst. Psst. Maxi, jetzt mal psst. Ruhig da hinten. Die Glocken läuten und die Salven krachen. Nun danket Gott als Mörder und als Christ. Feuer, Feuer anzufachen. Wisst, Volk ist Pöbel, Gott ist ein Faschist. Aber auch nicht schlecht, oder? Ja, das ist auch schön. Ich meine, Frau, hast du eigentlich von Tim Fischer irgendwas da? Nee. Schade, da ist nämlich auch so ein ganz tolles Lied. Ach echt? Hm? Was ist denn das für ein tolles Lied? Als der Zirkus in Flammen stand. Ach so, Mensch, das ist aber von Georg Kreisler. Das musst du mal im Original hören. Ich kenn's nur von Tim Fischer. Ah, dann bringt das mal nächstes Mal von Georg Kreisler mit. Toll. Und kennst du das Mädchen mit den drei blauen Augen? Nee. Ah, das ist auch Georg Kreisler. Das ist ein tolles Lied auch. Habe ich aber jetzt auch nicht hier. Nee, und dann noch von Tim Fischer die Dirne Evelyn Rung. Die ist auch toll. Ah, das ist schon wieder Brecht. Ach. Evelyn Rowe, ja. Die Dirne Evelyn Rowe, genau. Lass mich doch in Ruhe. Bäh. So. Wedding Ring Bells. Aber ich finde, du hast da toll moderiert schon mal. Komm, bring den Regen her. Ach, das würde ich jetzt auch gerne hören. Oder Nacht voll Schatten. Naja. Oh, ja. Was denn? Das kenne ich, warte mal. Das kennst du? Das ist von Juliane Wedding oder so. Na, aber. Ja. Genau. Genau, wir haben davon ganz viele CDs von der. Ach, echt? Ja. Ich nicht, aber also meine Ehensong reicht mir, aber wer hat's in sich? Ja. Finde ich. Findest du auch? Ja, ich finde die ganz gut. Ja. Die ist auch. Naja, ja. Ja. Ich habe mich lange nicht mehr so mit der befasst. Als Conny Kramer starb. Ja. Ah, das ist auch toll. Na, das geht doch auch runter wie Öl, oder? Genau. Genau. Oh. Ein super Lied. Ja. Ja. Mensch, Maxi. Toll. Die rufen hier alle an. Die rufen alle an? Ja, aber wir reden ja gerade so gemütlich miteinander, oder? Ja. Da müssen wir uns ja nicht von beeindrucken lassen. Oder? Denkst du, oder? Ja. Nee. Ja, genau so, wa? Ja, genau so. Einfach ein bisschen. Ja, genau so. Nicht anmerken lassen. Die können sich auch an einen halbautomatischen Anrufbeantworter wenden. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 zu Potsdam 731 39 32. Genau. Können Sie machen. Sag mal jetzt, dieser Amen, die machen mich hier unglücklich, die Geräte machen mich unglücklich. Bist du immer noch nicht mit dem CD-Ding klargekommen? Na doch, naja. Oh, ja. Naja. Naja. Ohne Kommentare. Wollen wir mal ein paar andere einfach mal rausschmeißen? Oh ja. Die mal so tun, als ob wir mit denen reden und dann schmeißen wir die über ruckzuck raus? Ja. Ja, machen wir kicklos. Hallo, wer bist denn du? Das ist ein Kuttner. Ja, Pech gehabt. Schon rausgeschmissen. Das ist fies, oder? Ja. Ja, aber das Medienbusiness ist... Warte. Heute war noch gar nicht, deine Mutter stinkt oder so. Der ruft da sonst auch immer an. Ach echt? Oh nee, das darfst du nicht sagen. Der fühlt sich jetzt gleich ermutigt. Die muss man total ignorieren. Hallo? Benni hier. Ich habe wirklich ein Problem. Was denn? Und zwar habe ich vorhin in den Nachrichten gesehen, dass... Raus mit ihm. ...irgendwas ermäßigt wird. Siehst du, tut mir leid, Benni. Das war's. Ne, logisch. Mensch, Maxi. Oh, du machst hier nicht viele Freunde. Hallo? Hallo, ich hab einen Hilferuf. Hallo? Maxi, sag, schmeiß ihn raus. Mann, jetzt schmeiß doch diesen Maxi, Mixer da raus. Maxi, Mixer. Jetzt schmeiß, sag, weg. Ich kann ich genauso. Jetzt halt doch mal, ruhig! Maxi, was ist los? Ja. Was ist denn? Ich meine raus. Sag nichts Echt? Falsches. Echt? Ja. Nein. Ja. Der ist schon weg. Das ist toll. Maxi, wir machen hier bitte nur Scheiße gerade. Hm. Auf Feier. Auf Feier. Oh Gott. Hey. Onkel? Ja? Tante, wie geht's dir denn? Hallo? Ja? Mag sie nichts sagen. Hier ist Tante Tutsi. Ach, Tante Maxi, Tutsi. Maxi, Onkel Kuttner, du hast mich schon rausgeworfen. Hast du jetzt Erbarmen mit mir? Schmeiß sie raus. Bitte, bitte, oh, bitte. Die ist schon draußen. Oh, Feier. Die kotzt jetzt, die ist total sauer. Oh, hör auf, Maxi! Sag mal, schreck mich doch nicht so, Mixer! Na, das sind auch Gestalten, die huschen auch durch mein Kinderzimmerchen. Durch dein Kinderzimmerchen? Ja. Jetzt mach ihn irgendwie niedlich. Reicht aus, wenn du so rumschnüffelst. Naja. Maxi, wir müssen uns immer flüstern, verständigen. Da ist schon wieder einer drin. Okay. Ich glaube, der ist scheiße. Der ist scheiße, oder? Ja. Schub, Maxi ist schon wieder draußen. Ja, aber ja. Wir lassen uns ja nicht ärgern. Blub. Blub. Hallo? I wanna highway to hell. Was will er? Highway to hell? Ja. Der hat sich selber aufgegeben. Genau. Hallo? Hallo? Ich hab mir mal noch einen Hilfe. Jetzt flüster ja nicht rum, wie ein Idiot, sag mal. Was hörst du an? Ja, kannst du nicht anständig sprechen? Naja, aber ihr. Naja, wir müssen uns ja, dass ihr uns nicht hört. Ach so. Maxi. Können also. Nö, ritt weiter, ritt weiter! Ja? Ja, nun mach! Halt mich anständig! Ja, ich spreche immer anständig. Wenn er dir nicht gefällt, dann. Weg. Ja. Was? Nein! Ja, weg mit ihm. Ja, dieses Nein reicht doch schon, oder? Nein! Ja. Er hört sich ja an wie Jennifer. Ja, genau. Hallo? Handyball. Aber vielleicht spielt er schicke Musik. Ja. Nun mach doch mal. Hallo. Tante Tutsi, die zweite ist hier. Ja, ich hab's wieder geschafft. Na, dann wieder raus mit ihr. Was ist denn da los bei euch? Na, aber voll gefehlte. Winke, winke. Soll ich rausschmeißen? Nein, nicht wieder. Kuttner, bitte. Ich meine, wir können hab Erbarmen. Ich hab nicht so viel Geld, dass ich hier ständig anhab. Erbarmen. Wir können die mal ein bisschen zappeln lassen. Erbarmen nicht. Wir lassen die ein bisschen zappeln. Wir sagen ja nichts. Und jetzt sollt ihr mir hier schön packen. Hast du da etwa einen Lieblingsfan? Halt die Klappe! Warum denn? Ach so, stimmt. Ich dachte, ich darf anrufen. Mixer, das ist doch eine Anrufsendung. Mixer, wir lassen hier einfach ein bisschen zappeln. Wir sagen ja nichts, wir stellen uns doof. Ja, genau. Und dann soll die quatschen. Okay. Sieht's mal, wie schwer das ist. Das wäre ja dann meine Sendung. Das ist ja cool. Da müsste ja dein Sender mich eigentlich... Wäre ja mal interessant. Die heute so... Bitte? Ich glaube, ich stelle gleich mal um auf Berliner Rundfunk. Das langweilt mich hier total, die Alte. Die Alte? Du weißt doch gar nicht, wie alt ich bin. 13. Was denkst du, wie alt ist die, Maxi? Also ich bin eigentlich älter, als ich mich anhöre. Die ist doch 45, oder? 45? Die ist doch voll über. Wie denn vielleicht? Die ist doch total, total abgelaufen schon. Kuttner! Die liegt doch in dem Körbchen, wo es den Joghurt von vorher ist, dann für 29 Cent gibt. Falsch, für 10 Cent. Weil der schon stinkt. Das ist aber schon Beleidigung, oder? Die ist doch so, die stinkt praktisch. Machst du gut. Wir dürfen aber nicht auf die antworten. Die kann reden, was sie will. Kuttner? Wir unterhalten uns extra. Kuttner? Wir lassen uns in Stand bleiben. Überhaupt kein anderer Leitung. Kuttner? Was ist keine andere Leitung? Ich wollte ja eigentlich nur gute Nacht sagen. Sag mal, die Olle brüllt aber rum, oder? Ja, war voll sichtbar. Das liegt an der Verbindung, weil die so klar ist. Ja. Der belauscht uns auch noch. Die, ich glaube, die belauscht uns. Unmöglich. Ach Mensch, das ist ja eine richtige Kindergartensendung hier. Man will sich mal untereinander schön mit sich unterhalten. Kindergarten hier. Genau. Ich dachte, es wird hier fein über Probleme gequatscht, aber nichts ist. Gibt's ja nicht. Hält sich hier eine halbe Stunde an einem Anrufer auf. Anstatt das ist nur ein Moderator. Anstatt, dass sie mal was Ordentliches sagt, wa? Fällt mir gar nichts mehr. Die können könnte doch was sagen. Hört, du musst mit gutem Kichertrom vorangehen, Kuttner. Kichertrom und benimmt sich wie Joghurt von vorgestern. Vor von gestern, bitte. Mein Entschuldigung. Was bist du sprachlos? Ja. Ich auch. Also, Kuttner, du warst schon mal besser. Komm. Ach, Quatsch. Ich war noch nie besser. Natürlich. Wir haben das letzte Mal vor 2 Jahren telefoniert. Sie ist der Grund genug, sie hat sich so lange nicht mehr angerufen. Ich glaube, die hat sehr recht, da war sie 43. Gar nicht wahr. Doch, bestimmt. Aber da hat sie schon gelogen, damals war sie auch schon 45. Onkel Kuttner, jetzt rufe ich schon mal an. So, was heißt denn hier Onkel Kuttner? Da, also da fahre ich ja dann doch aus der Haut. Warum denn, Onkel? Und jetzt, oh, und jetzt tanzen wir alle, genau. Tanzen mit Landro. Wie die Nacht voll Schatten. Und die Nacht voll Schatten. Schatten, Schatten, Schatten. War Kuttner? Jetzt ist er weg. Und die Nacht voll Schatten. Ich hörte Stimmen, jemand schien dir zu drohen. Irgendwo in der Dunkelheit. War ja schon fast hier bei der Musik. Ach ja. Ja. Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als mich mit dir zu unterhalten, wa? Ja. Unmöglich. Aber ich bleib Kuttner treu. Unterhalte mich nicht mit dir. Ja, der Onkel, der ist irgendwie. Nee, ich bleib Kuttner treu. Du bleibst Kuttner mich jetzt treu, nicht mit das dir. Nochmal. Ich beachte dich jetzt gar nicht. Ja. La la la la. Mensch, auf zu flüstern! Maxi, du darfst. Aber immerhin hat sie aufgegeben, wa? Das hat aufgegeben. Oh, ich geb nicht auf, ne. Naja, dann geben wir dich auf. Ist schon raus. Hallo? Oh, hallo? Ja. Hallo? Achso, nee. Hör auf zu flüstern! Halt die Fresse! Sag mal nochmal! Sag mal nochmal! Haha, das ist ja still, der feine Herr. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, hi! Hier ist die Marmeladenstulle. Was? Was hat er denn jetzt? Den kenne ich. Den kennst du ja. Was ist er denn jetzt? Das ist ein Irrer. Das ist der Bürgermunker. Das ist ein Irrer. Maxi, ganz vorsichtig. Ey, das ist was denn? Du darfst ihm nicht den Rücken, Maxi, du darfst ihm nicht den Rücken zudrehen. Ja, das ist ein ganz Irrer. Der liegt immer im Bett und trinkt Marmeladen, isst Marmeladenstulle. Nee, der isst Marmeladenstulle. Da musst du total aufpassen. Mensch, hör auf zu flüstern! Ich darf doch hier nur mit Maxi flüstern. Ich nehme mal meine Messer zur Hand, okay? Ja. Warte mal, was machst du? Mein Messer zur Hand nehmen, dann bin ich schon mal angriffbereit. Genau, so, und jetzt bring ihm nochmal bei, dass er ordentlich reden soll. Hallo, hörst du mich, Marmeladenstulle? Ja, yes, sprich mal bitte ordentlich. Ja, yes, sir. Ja, wenn ihr inner flüstert, bin ich das mit Maxi, weil wir uns Sachen zu sagen haben, die du nicht hören sollst. Aber du kannst ordentlich reden. Oh so, ja, siehst du, ich komme halt eben immer gerade so spät und ich höre gerade ran. Und keine so schnelle Bewegung machen. Sonst wird der aggressiv. Mensch, hörst du mal, Marmeladenstulle, sonst nicht flüstern. Nee, können alle hören, was du zu sagen hast. Ach, weiß ich nicht, was er groß zu sagen ist. Wollt nur. Maxi, der ist schon wieder ein bisschen ackern. Ja, ich denke auch. Dreh ihm nicht den Rücken zu. Mach ich nur. Ich hab habe mein Messer noch in der Hand. Und keine schnellen Bewegungen, sonst wird er höller aggressiv. Geht's mir ja, Freunde. Marmeladenstunde, du sollst mal bitte ordentlich reden. Wie heißt ja. du denn überhaupt? Ja, vor allem, wenn es irgendwelche Probleme. Du hast keine Erlaubnis zu flüstern. Jetzt mach mal Schluss. Mal. Tschüss, Marmeladenstunde. Tschüss. Warum denn? Mann, du sollst laut reden. Kann ich doch. Ist okay. Und jetzt sag mal anständig. Ja, tschüss. Ja, warum? Mann, hier ist ein nettes Mädel im Zimmer. Tschüss. Das Mädel kannst du ja mal rausdrücken. Weg ist er, oder? Das war doch unhöflich. Ja, das war gemein. Maxi, das war eine totale Frechheit. Ich danke dir aber sehr für deinen Anruf. Ja. Wir machen jetzt immer Schluss, ja? Ja, gut, okay. Tschüss, Maxi. Okay. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt haben wir nochmal hier Magnus. The Civil War heißt die CD. Wir spielen nicht so schön Mittelalter-Elektronik. Glaube ich, eine super Überschrift wieder gefunden. Die spielen nächste Woche in der Volksbühne. Nächsten Mittwoch, nächsten Donnerstag, bis auch nicht. Magnus.

Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Könnt ihr nicht mal alle hier ordentlich drehen hier oder was? Alles miteinander ist ja wie ein Sauhaufen hier oder was? Oh, na hier ist Matze schon wieder. Kuttner rules. Ey, wo ist denn Kuttner jetzt? Na sag doch mal. Ich glaub, der ist nach Hause gegangen. Ach, Kuttner ist nach Hause gegangen. Mensch, jetzt schon ist er noch gar nicht so spät. Deiner Ersatzmoderator. Ach, hier ist meine Fülle. Schmeißen. Ja, vor Michel, wie Markas Bogen wohl. Henker Jakobinnen, som jag aldrig får. Åren börjar rinna i hjärtats lår. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit år. Aldrig kan man glömma den man en gång hållit åt. Ängar, berg och dal och skog med fåglar små. Blåa himmelen med klara stjärnor på. Allt vad havet gömmer, pärlor, rockor, aller svane, dun av skum och klara stekristaller, gräs och blommor, alp och lindelöv och gus. Ist das der Kuttner? Ach Gott. Ja, nee. Ach nee. Ja, wer ist denn da? Weiß ich nicht. Na, sag doch mal. Na, ich bin der Max. Der Max? Ich bin der Olli. Und der Olli? Ja, und hier ist Matze. Hier ist sie. Hallo? Hallo? Hallo? Ja? Wer bist du? Max. Sehr gut. Was macht denn der schon wieder da? Na, weiß ich nicht. Das ist immer das Gleiche. Mach's gut. Wie lange geht denn der Scheiß? Wie bitte? Wie lange geht denn der Kack? Keine Ahnung. Right, la bin il ne kin pai. Unsere Werde und die Völker haben stark gewesen und begonnen euch davon zu kehren. Zu euch ist jede Grenze Kampf gewesen und so schützen wir sie mit Gewehren. Saigon steht auf, Kuba gewann den Kampf, Chile macht Dampf, bringt die Armees zum Dauerlauf. Kuba gewann den Kampf, Chile macht Dampf. Saigon steht auf, bringt die Armees zum Dauerlauf. Ändert sich die Grenze zwischen gestern und heute. stehen unsere Leute. Brechen hervor, wenn ihr den Pfahl umstoßt. Brechen hervor, mit Waffen, mit bloßen Händen, wenn's sein muss. Und weichen kein Stück. Brechen hervor, brechen hervor, brechen hervor, und euch das gelingt. Brechen hervor, brechen hervor, brechen hervor, und euch das gelingt. Ja, Kutner, ich würde Ihnen eine schöne gute Nacht wünschen. Alle Bäder. Hallo. Hallo. Ja, hi. Hallo. Ja. Matze? Nein. Daniel. Hier ist Frank. Martin. Na, ihr Wichser. Hey, hier ist Frank. Hey, Kutner, gute Nacht. Gute Nacht. Nein, nicht gute Nacht. Warum nicht? Gute Nacht, Johnboy, aber nicht gute Nacht, Kutner. Kutner soll man noch hier. Na, wo ist denn der? Naja, wo Kuttner wohl ist? Na, weg oder da? Toilette bestimmt. So im Studio wohl. Der sitzt da rum vor seinem Mikro und freut sich, wie wir miteinander reden. Tja, ist auch nicht sehr interessant, dass sie spricht. Kuttner, ich wolle, ich wünsche dir einen guten Heimweg. Ich fang da jetzt. Hier ist auch der Johann. André, ich kenne dich gar nicht. Ich bin Hallo. Guten Heimweg. Man darf hier noch flüstern. Also, nein. Wir machen uns langsam Sorgen. Hey, könnt ihr bitte mal deutlicher reden? An der anderen Seite. Auf dem Kreuze lieg ich jetzt, sie schlagen mir die Nägel ein. Hau ab. Was soll denn das? Von wem ist denn das? So, hallo. Moin. Gut, na, du verpasst noch deinen Feierabend. Hallo? Hallo? Ja? Wer bist denn du? Spontansuizid! Hallöchen. Gib mir das Mikro, man nennt mich Sido, ich bin ein Sechsler. Ich will ficken! Kann ich dir auch nicht weiterhelfen. But now time runs away, and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me, and if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Agro Berlin. Tschüss Kinder, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr Weg erhält in Schwierigkeiten. Gleich 1.05 Uhr. Fritz. Night Flight. Die nächsten drei Stunden mit der Beamerin. Tag, ihr Lieben.